Claudius von Korns heitere Lesung. Geehrte Organismix. Hallo. Das, was da so jämmerlich neben mir gerade aus einem ausgemergelten Körper kommt, ist die Stimme meines Gatten. Denn wir sind soeben von der Esoterik-Messe, die da heißt Esoterik-Tage 2015 in Köln, zurückgekehrt. Mein Gatte, er hat das Ganze nicht so gut verkraftet. Möchtest du was dazu sagen? Nein, ich möchte darüber nicht sprechen. Er möchte darüber nicht sprechen. Diese Lesostunde wird ein bisschen anders ablaufen als die bisherigen Lesostunden. Also wir nehmen ja jetzt gerade das Vorwort am Ende unseres Tages auf. Dabei haben wir doch schon ein Vorwort gesprochen, als wir auf dieser schrecklichen Tagung waren. Das soll ja mehr so eine organisatorische Ankündigung sein. Also wir haben über 2,5 Stunden Rohmaterial und vieles davon ist auch einfach nur rumlaufen und sich unterhalten über, ich will dahin. Und, das kann man ja schneiden. Ja, da werden wir zum ersten Mal in der Geschichte der Lesostunde ein bisschen was schneiden und schnippeln, denn das hier ist ja ein Spezialformat, das ist ja die Lesostunde live. Lustigerweise ist die Live-Ausgabe die einzige, in der wir schneiden. Ja. Die Ironie des Schicksals. Verrückt. Außerdem haben wir einen Vortrag mitgeschnitten, den wir dann separat in einer separaten Datei online stellen werden. Die Highlights werden trotzdem in dieser Datei drin sein, die ihr jetzt gerade hört. Und ich weiß nicht, ob wir das veröffentlichen, aber Cornelius hat ein Video gemacht von einer schamanischen Geistaustreibung. Doch, das kann man schon auch veröffentlichen, wenn das irgendwie also rein technisch funktioniert. Und dann wird es außerdem noch eine ganze Menge Fotos zu sehen geben, die das Gehörte ein bisschen illustrieren. Das ist notwendig. Fürs Verständnis. Ja, und genau, also denn bei diesem Quatsch gehört eben auch die optische Komponente dazu. Ja. Die konnten wir natürlich nicht zur Genüge festhalten, aber wir haben viel guten Sound. Kurz zur Vorbereitung, also ich habe mir mein Gesicht angemalt, esoterik-kompatibel, wie ich finde, mit einem hübschen Make-up. Wir haben Visitenkarten gedruckt. Falls jemand uns fragt, das hat aber tatsächlich niemand gemacht. Ich hatte allerdings so ein kleines Lesostunden-Plastikschildchen vorne mir dran geklebt. Cornelius ist in Jeans und Normal-T-Shirt gegangen und hat heute seine Pokerface-Fähigkeiten unfassbar unter Beweis gestellt. Ich verdammt nochmal bin Oscar-Preis verdächtig, dass ich mir meine Züge nicht schwerst entglitten sind und ich habe extra aus Tarnungsgründen auf das ansonsten ja kleidsame Metal-Shirt verzichtet, das Mann von Welt ja trägt. Natürlich. Ja, und also in den Interviews sind wir natürlich sehr, sehr esoterik-affin wirkend. Ja, also was ich schon mal gesagt haben werde, sozusagen, ist, dass diese Orte genauso sind, wie ich mir sie vorgestellt habe. Ich war ja erst zum ersten Mal jetzt da. Das sind einfach, das ist das Zentrum des Irrsinns, also das Auge des Vulkans, wie sagt man, des Orkans. Ja. So. Die Leute da sind, die sind durch, also die sind nicht mehr zu rehabilitieren. Das heißt, die sind überhaupt nicht in der Lage oder überhaupt nicht offen für Gespräche der Art, das ist doch alles Quatsch und überzeugen Sie mich mal, dass das funktioniert. Das verstehen die gar nicht. Wenn man sagt, das ist doch alles Quatsch, dann verstehen die gar nicht, was man will. Die sind so davon, also es gibt, wie gesagt, immer zwei Leute. Die einen, die sind wirklich so überzeugt, die anderen spielen das glaubwürdig, sind eben Betrüger, wissen, dass es Quatsch ist, aber machen damit ihr Geld. Und die anderen sind wirklich davon überzeugt. Also man kann... Und auch klinisch wahnsinnig. Wir haben in diesen Interviews nicht versucht, die bloßzustellen, das machen die schon ganz alleine. Also das ist einfach Poes Gesetz. Also man kann das nicht parodieren. Also man kann Fundamentalismus, und das ist ja eine Art von intellektuellem Fundamentalismus, nicht parodieren. Oder man kann eine Parodie von einem solchen Fundamentalismus nicht vom Original unterscheiden. So. Und das konnte man heute sehr, sehr schön sehen. Ja. Was wir also versucht haben, ist so ein bisschen herauszukitzeln, ob da irgendwie eine Struktur hinter ist oder ob die einfach frei extemporieren und vor allem, wie die zu den anderen Verrückten stehen. Ja. Also ich meine, die sind ja alle mit inkompatiblen Konzepten, sitzen die in einer Halle aufeinander, gehen zusammen aufs Klo und gehen zusammen, da müssen da irgendwie Bude an Bude müssen die da stehen und um die Leute buhlen. Und ich meine, wenn man jetzt schon bei der Wahrsager, Sinti-Wahrsagerin war, will man dann noch zu der rumänischen Wahrsagerin? Oder wenn man schon ein Aura-Foto hat, Es gab drei Stände für ist Aura vielleicht das Fotos. Aura-Foto vom anderen Stand nicht doch besser? Und also wie verorten die sich da gegenüber den anderen und so? Ja. Das wollten wir wissen. Und als wir, also natürlich lassen sich deren Systeme aufgrund von irgendwelchen bizarren Erfindungen und Ausflüchten, die ja immer ins Reich der Metaphysik machen können, irgendwie schon kompatibel gestalten. Also wenn der eine sagt, du musst schwarze Fische essen und der andere sagt, du musst weiße Fische essen und die sich widersprechen und du sprichst sie darauf an, dann sagen die, ja, in solchen Situationen musst du schwarze Fische essen, aber ausnahmsweise kannst du auch weiße Fische essen, wenn der liebe Gott dir das sagt. Also das ist schon, als wir dann gemerkt haben, dass da nicht so ein richtiges System dahinter steckt, haben wir einfach nur noch versucht, so bis den letzten Tropfen Wahnsinn abzupressen. Zur Ehrenrettung kann man ein bisschen sagen, dass wir mindestens zwei getroffen haben, die so als Menschen nett waren Ja. und freundlich und Ach, das sind ja viele von denen. Das ja, also dieser Glatztyp, den fand ich fies, ja. aber da gibt es eben welche, die sind so, ja, die wollen einfach irgendwie klarkommen. Also dass die Leute bescheißen oder eben den Müll andrehen, das sehen die, glaube ich, nicht so wirklich. Und die haben sich da irgendwas zurechtgelegt und die wo die irgendwie durchs Leben kommen, also so wie Religion im Grunde ist ja nichts Ja. anderes, aber die dann so ganz freundlich waren, aber wahrscheinlich auch nur, weil die gedacht haben, dass wir irgendwie ja nicht kritische Beobachter sind, die dir danach in die Pfanne hauen, Ja, aber weil wir naja. so hervorragende Schauspieler sind. Aber ich meine, wir kommentieren das ja jetzt nicht weiter. Wir zeigen einfach nur, was wir da so gesehen haben. Die Interviews stehen ja für sich alleine. Da kann sich jedes Hörerix selber ein Bild von machen. Jedes Hörigs. Jedes Hörix. Das stimmt. Ja. Jedix Hörigs. Jedix Hörix. Ja, also wir werden jetzt irgendwie versuchen, Die unsere. neue Ausgabe von den Star Wars-Filmen sollte übrigens heißen Die Rückkehrix der Jedix-Ritter. Rick-Rittix. Nee. Doch. Dix, Rückkehrix, Ja, der Jedix. Dix, Jedix, Nein, das ist ein ganz Rittix. normaler Plural, das sind mehrere. Der Jedix-Rittix. Wie wird denn der Genitiv gebildet? Gar nicht, das ist sexistisch. Ja, aber du hast den gerade gebildet. Rückkehr des oder der. Ja, von den Von Jedix-Rittix. Dix, Jedi, Rittix. Von den Jedix-Rittix. Nein, du machst das falsch. Ja, ich weiß auch gar nicht, wie du da jetzt drauf kommst. Aber ich finde, wir sollten jetzt unsere Chakren restoren. Wir haben ja heute gelernt, dass es 42 Hauptchakren gibt und nicht nur sieben. Und ich glaube, sing mal bitte ein Fis, damit ich meinen Thymus wieder restoren kann. Und ich würde sagen, damit starten wir mal ins Abenteuer. Viel Spaß! Ja. Ja, guten Tag, verehrte Organismix. Wir sind heute hier bei einem neuen Format der Lesostunde. Wir sind nämlich, und der Mann schaut schon so ein bisschen verstört, wir sind jetzt hier gerade live auf den Esoterik-Tagen 2015 in Köln. Ich weiß nicht, womit ich mir den Hass derjenigen verdient habe, die das hier gesponsert haben, aber auf Wunsch einer einzelnen Dame sind wir jetzt hier und Völlig großartig. ich hatte ja gehofft, wir können unserem, es würde daran scheitern, dass wir niemals Geld dafür ausgeben, aber leider haben freundliche Menschen gespendet und jetzt bin ich hier. Das sind zu nennen der Knut, der Ralf, Markus, wer hat noch gespendet? Valentin, Michael und einer noch, der Oliver. Ja, jedenfalls. Wir danken euch, also ich danke euch sehr dafür. Dank dieser lieben Menschen sind wir jetzt hier und haben schon unseren Buddha-Stempel bekommen am Eingang. Wir befinden uns auf der wie heißt das, Esoterik-Tage in, genau, in Mülheim in der Stadthalle. Das ist so eine Art Schrottmesse, also hier ist alles wirklich sehr improvisiert. Ich, also mein grundsätzliches Problem mit solchen Geschichten ist ja, dass das zu leicht ist. Also das ist einfach, hier ist ein vollkommener Trottelstand neben dem nächsten und eigentlich widersprechen die sich komplett, aber stehen friedlich nebeneinander und verkaufen ihren Scheiß. Und ich bin schon jetzt an den Schildern von der Palmblattleserin und der energetischen Praxis und der uralten Zitatkunst der Zigeunerschilder vorbeigegangen, die hier wahrsagen. Außerdem ist da ein Aura-Fotostand und die berühmte russische Heilerin von RTL. Ja, also das Ding ist einfach, diese Leute hier, oder Hauptleute, die hier hinkommen, die sind einfach... Für die ist der Zug abgefahren. Also die, niemand glaubt aufgrund von Evidenz oder von Belegen oder rationalen Herleitungen, dass man, was weiß ich, den Erzengel von Yggdrasil oder von Vic Vaporub channeln kann. sondern, ja, also das heißt, man kann auch nicht mit Evidenz oder mit Belegen für die Irrationalität dieser Annahme die Leute davon abbringen. Das heißt, wir einfach da mal läuft los. Deine Mutter? Ja. Wir lassen meine Mutter hier aus dem Spiel. Also ich würde sagen, wir laufen jetzt einfach mal los und machen so on the go unsere Kommentare dazu, was wir hier so vorfinden. Ja. Und dann mal los. Also wir stehen hier jetzt gerade, unser Ausgangspunkt ist quasi das Esoterik-Café. Da scheint es Kaffee und Kuchen zu geben. Und ich bin mal sehr gespannt, ob man hier für diese ganzen Dinge auch zahlen muss, denn wenn man das nicht muss... würde ich natürlich sehr gerne meine Aura fotografieren lassen. Ja, also wir gehen jetzt auf den Stand Aura-Foto zu. Da ist ein großes Display. Display heißen diese mannshohen Plakate. Ah, oh, wir kennen uns aus. Ja, ich muss meine Konferenz besuchen. Mhm. Und da haben wir also Stefanie Machmert. Das müssen wir nachher von 1 sein. Das ist, das kann man schon sagen, dass das die Homepage 1sein-leben.ch ist. Das ist eine offenbar relativ... Deine Mutter. Ja, eine relativ gut genährte Frau, die da mit übler Miene offenbar irgendjemandem gerade... Die erinnert mich so ein bisschen an die Janine vom Astro TV. Das stimmt. Die in ihren Händen ein Schnitzel braten konnte. Genau. So, wir haben jetzt hier mit festen Wurzeln zu den Sternen, so heißt die CD, ganz offensichtlich. Ja, natürlich viele Regenbögen, dann natürlich viele Bilder, in die mit Photoshop... in so irgendwelche diffusen, bunten Gaswolken. Ich glaube gar nicht, dass das mit Photoshop gemacht ist. Ich glaube, das ist einfach ein fotografischer Effekt. Nein. Du kannst das hier ja auch live machen. Aber in dieser einen Fotowolke ist ja so ein richtiges Gesicht zu erkennen. Und das ist da einfach reingemorft. Ja. Schlecht reingemorft. So, gehen wir mal weiter. Mhm. Warte mal hier. Dann haben wir das rumänische Medium. Beratung auf höchstem Niveau. Star-Hellseherin. Ja, da sind sehr viele Zeitungsartikel auch. Die wo beschrieben wird, mit wem die da schon gearbeitet hat. Und ich kann das hier nicht alles gut lesen. Da sind auch gerade schon Kunden. Ja. Dann haben wir hier die berühmte russische Heilerin, Prinzessin Elina Iljinschka. Also man muss vielleicht auch mal so diese Atmosphäre hier beschreiben. Das ist also alles extrem amateurhaft. Also so eben Tische mit Deckchen drüber. Und das sind immer so hässliche Satin-Deckchen oder solche. Alles ganz bunt und verkitscht und eben also so Sachen aus dem 1-Euro-Shop ganz viel. Also so sehr viel, sehr amateurhaft und kitschig und also das wirkt sehr, also nicht so, also ohne diese abstoßende Professionalität, so wie bei so ein paar von diesen, also hier wie bei Rhonda Birne zum Beispiel, die das schon so auf so ein hohes Abzockniveau hochgejubelt hat. Zum Beispiel die Hildegard Mateika, die Palmblattleserin, die sieht eben aus wie die Oma, die die Frikadellenbrötchen beim Penny auf dem Markt verkauft, ja. So mit den pockennarbigen, fleischwurstartigen Oberarmen in einem armellosen weißen Kittel. Ja. Die dann irgendwas sagt, das ist mir zu scheiße immer mit dem Hackfleisch. Oh, da legt sich gerade so ein Opa auf so eine Liege. Was kriegt der jetzt gemacht? Ich glaube, der kriegt zurück zum göttlichen Selbst. Oder eine Happy End Massage. Ja, vermutlich beides. Also ich möchte nur kurz anmerken, dass die berühmte russische Heilerin ein bisschen creepy aussieht. Also die. Aber die heißt Prinzessin Elina Iljinichna Kuragina. Ja, sie hat auch bei irgendeinem DSDS-Kandidaten böse Gedanken vertrieben. Zu wem gehört denn eigentlich das Salamanderbild da steht? Ich glaube, das gehört zurück zum göttlichen Selbst. Das ist der Mann, der sich da gerade hingelegt hat. Ah, ja, also da ist Jesus Salamander abgebildet mit ein paar Rosen. Also im Prinzip sieht er aus wie so ein etwas knüsseliger Hippie. Ja, vor allen Dingen sieht er aus wie ein Mitteleuropäer und nicht wie jemand, der in Israel. Ja, aber so wird er ja immer dargestellt. Ja. So, oh, jetzt macht die hier Sachen. Guck mal, jetzt zieht die da also irgendwelche Sachen. Oh Gott, die ist ja, die hat ein weißes Nachthemd an. Ja. Und offensichtlich die Socken kilometerweit offen. Die zieht da jetzt also offen. Ich bin mal gespannt, ob der Opa jetzt anfängt, der redet. Glaubt er jetzt, dass er redet? Also glaubt er jetzt, dass er redet oder ist schon, dass die Ahnengeister sind? Sie macht da offenbar so eine Reiki-Sache. Ja, sie fährt mit ihren Händen ungefähr 20 cm über dem Körper von dem und zieht was raus. Ist das die Elisa Buchele? Nee, das ist die daneben. Also, was ist die denn? Wer ist die denn? Lass mal weitergehen. Das Lichtzentrum Heilung durch Rückverbindung. Achso, Sitzung für schlappe 33 Öcken. Ja, heute haben wir auch einen Vortrag von ihr verpasst. Hier ist überall der Jesus. Und sie hat auch ziemlich viele Bücher von Leuten. Und ich möchte auch anmerken, dass sie völlig ungekämmt ist. Aber dafür gibt es eine Schale mit Nüsschen auf ihrem Tisch zu stehen. Ich frage mich, ob das die Nüsschen sind. Ich denke, dass das Energienüsse sind. Ja, die haben ihr, glaube ich, auch die Zähne ausgeschlagen. Hinter dir steht deine Mutter. Ah ja, ein Kratzkopf in einem rosa Hemd. Der Verkäufer sieht original aus wie diese Igor-Typen in den Dracula-Filmen. Nein, Dracula. Ja, also hier haben wir jetzt... So, einen Stand weiter ist jetzt ätherische Öle von Elisa Buchele. Ja. Warte mal kurz, ich muss mal eben das Publikum hier angucken. Das sind alles so ein bisschen Alternative. Es sind alles Frauen vor allem. Nee, es sind und mitgeschleppte Männer. Ja, also aber so zwei, ein ungefährer. Der Opa, der sich da gerade channeln lässt, der ist eine Ausnahme, der scheint alleine hier zu sein. Ja. Und die meisten sind so ein bisschen angejutete, vegano-mäßig aufgelegt und dann eben so... Auch gut, alle im mittleren Alters. So gutmütige Schluffen, Freunde, die dann eben mitgehen. Ja. Also hier sind sehr viele ätherische Öle. Gegen ätherische Öle habe ich ja nichts. Es gibt ätherische Öle, die Wirkstoffe enthalten und deswegen gut sind. Aber die helfen natürlich nur gegen Erkältung und so und da auch nicht richtig. Ja, ich wüsste auch nicht, was die... Aber immerhin ist die Elisa Buchele, die hier vertreibt, Energetikerin und Geistheilerin von Beruf. Ja. Ja, sie hat auch viele, viele schöne Armbänder und also so Edelsteinsachen. Das finde ich, das sieht ja alles ganz hübsch aus, aber es bringt natürlich nichts. Ich weiß nicht, ob die auch energetisiert sind, die Steine. Das müssen wir vielleicht nachher gleich mal fragen. Power-Energie kriegst du hier übrigens. Sie fördert die reine Lebenskraft, schützt vor Negativität und Strahlungen, ist zellerneuernd und lindert Ängste. Alles übrigens voller Rechtschreibfehler. Ich finde es schön, dass ein paar Leute hier auch alberne Kostüme haben. Also, ja, die Frau Buchele hat sich so ein dämliches Kopftuch auf. Das sind übrigens Totenköpfe drauf. Muss mir das was sagen? Das sind, glaube ich, keine Totenköpfe. Das sind mehr so Muster. Das sind Totenköpfe, unter denen sich sogar die Knochen kreuzen. Jetzt halt falsch rum an. Ah ja, dann gibt es hier noch Klangschein. Allerlei Klangschein. Das also der Stand von der Frau Buchele ist relativ riesig. Ja, das stimmt. Da gibt es wirklich, also bestimmt, sagen wir mal, insgesamt wird der 10 Meter breit sein. Wobei ich auch glaube, dass das noch alltagstauglich ist. Also so eine Rückführung, das ist ja so völlig abgehoben. Und diese Steinchen, die kann man auch als Schmuck tragen. Die sind nicht alltagstauglich. Ich lese mal vor. Die Steine haben ein Quantenbewusstsein. Sie wirken sehr vielschichtig. Die Edelstein-Elixiere wirken, Doppelpunkt, körperlich, mental, seelisch, spirituell. Schreibt man Elixier so? Ich glaube, da schreibt man noch Elixier. Ja, falsch geschrieben natürlich. Auch zweimal auf demselben Poster. Wer das mal nachprüfen möchte, www.aidara-buchhelle.com. Genau. Übrigens kreislaufstärkend, stärkt Immunsystem gegen Allergien, gegen Migräne und Kopfschmerzen, verdauungsregulierend und Sehkraftstärkend. Oh, das wüsste ich aber gerne, wie also man das weg getestet mit den Brillen, her mit den Edelsteinen. Genau, hier gibt es so lustige Kostüme, schamanische Kurzbehandlung. Zahlst das? Das würde mich sehr interessieren. Da gibt es einen Vortrag, der ist schon gewesen. Ja, der war schon, leider. Morgen gäbe es nochmal einen. Stimmschamanin, okay. Das ist jetzt, wir sind jetzt gegenüber vom Buchele-Stand bei Papa Jehaja. Sandy Kühn natürlich. Das ist wie mein Künstlername Claudia Chantakila Horstmannskötter. Ja. Ja, die macht Obertongesang auch. Prozess, aber echt Obert, oh geil, das finde ich cool. Das muss man erstmal können. Ja, wenn sie es kann. Ja, steht aber. Ja, toll, ich kann auch behaupten, dass hier sei Obertongesang. Da drüben werden gerade Klangschalen gereinigt. Da gibt es also Kristallklangschalen, perfekt gestimmt und handgemacht. Und das sind Crystal Waver Kristallinstrumente für die persönliche Frequenzuntersuchung und Energieoptimierung. Also nur, falls du dich fragst. Ah ja, europaweiter Vertrieb. Gibt es auch als CDs. Das sieht ja hübsch also aus. Also die Klangschamanin Schabrackin ist gerade in einer Sitzung mit so einer Omse, in so einer Lederjoppe. Keine Ahnung, worüber die reden. Oh, Frau Buchele bietet auch Räucherungen an. Das heißt, man kann da nicht nur Klötzchen und Steinchen. Kann man da auch Räucherfleisch dann bestellen? Räuchermischungen für die unterschiedlichsten Reinigungsarbeiten, unter anderem Hausreinigung. Ja, wo unser einer mal Stopproper nimmt oder den General. Ja. Kann man natürlich auch einfach ein bisschen vertrocknete Krümel anzünden. Und was gibt es dann da? Also da steht einfach kommentarlos Veränderungen, Neubeginn, Persönlichkeitsentfaltung, Erfolg, Engel, Therapien, Tiere, Lichtarbeiter, Wicker, Schamanismus. Auch Drachenblut, falls du dich fragst. So, die Stimmschamanin, die geht's los bei einer artlosen Kundin und streicht ihr zärtlich übers. Da hat mich gerade so eine Hippie-Omse angerempelt. Das ist aber nicht sehr, Shalom-mäßig. Ja, das stimmt. Hier sind überall übrigens Idioten-Apostrophe. Oh, jetzt geht hier Klangschein-Action los. Kleine Sprachkritik. Das ist ja auch so eine Art Mini-Rubrik in der Lesestunde. Das Apostroph wird im Deutschen nicht, ich wiederhole, nicht dafür benutzt, um das Genitiv-S von dem Rest des Wortes abzusetzen. Übrigens auch nicht für die Pluralbildung. Nein. Das heißt also nicht Claudia Apostroph S Schuhe, ja, oder Haare. Oder CD Apostroph S für, ja, mehrere CDs. Genau. Und auch noch kurze Anmerkung, man schreibt wirklich ein Apostroph und nicht einen fehlgeleiteten Accent aigu, sondern man schreibt einen Apostroph. Ja, genau. So, also hier die... Die Schabrackin hat übrigens so eine Art rosanen Überwurf. Bisschen Gewichtsprobleme und dafür die Füße nackig. Ah, jetzt ja. Hat sie kurz die Behandlung unterbrochen, um irgendwem noch was zu verscherbeln. Die Omse mit der Lederjacke liegt da jetzt jedenfalls schon horizontal und hat Steine auf den Augen. Ach, Steine oder sind das Knöpfe. Okay. Mhm. Ich hoffe, die hat die da nicht angenäht. Das, ich glaube schon. Oh, ich sehe gerade einen Aufsteller von Lino Bombanto. Nee, Bombonato. Ja, egal. So. Das sieht auf jeden Fall aus wie... Der ist Kartenleger. Der sieht aber so aus. Und ist ein Engelsmedium. Wie einer, der so im Prinzip schon mal seine Tante zersägt hat und im Kühlschrank zu liegen hat. Oh, jetzt hat sie der Lederjackenomse noch so ein Tuch über die Omme gespannt und rappelt ihren Kopf hin und her. Mhm. Die ist auch barfuß. Muss die barfuß sein dafür? Also, die hat keine Schuhe. Ja, natürlich. Du musst ja den Kontakt zu Mother Nature musst du ja im Prinzip bekommen. Okay, also das Ganze hier ist auch irgendwie nicht besonders groß. Ja, nein, natürlich nicht. Wir laufen jetzt vorbei am Lichtblick. Ich möchte mich nicht direkt vor den Stand stellen und quatschen, weil die müssen uns ja nachher noch Interviews geben. Außerdem habe ich Angst, dass die Omse, die gerade das Tuch auf dem Kopf hat, sich gleich einnässt oder irgendwie sowas. Dann möchte ich ein bisschen weiter. So, hier ist noch der Stand Lichtblicke. Also hier gibt es Ausbildungen für Meditationslehrer, Meditation für Anfänger, Achtsamkeitstraining, Quantenheilung, Tranceheilung, Reiki, Kieferbalance, Wirbelsäulenaufrichtung. Und für Einzelsitzungen gibt es Lenormand-Kartenlegen, Heilsitzung, Tranceheilung, Reiki, Doorway-Prozess, Meditation, Wirbelsäulenaufrichtung, autogenes Training, progressive Muskelentspannung und Kieferbalance. Das Display sieht so ein bisschen professioneller aus. www.lichtblicke-meditation-bewusstsein.de Da ist einfach alles dabei, kann man sagen. Jede einzelne Spackenspinnerei, die man sich irgendwie vorstellen kann. So, was haben wir denn hier bei Räuchermischungen? Das hier ist doch mal was Charmantes. Neben dem professionellen Lichtblickestand haben wir hier so einen ollen Grabbeltisch mit so abgegriffenen alten Büchern, sowas, was wir eigentlich in der Lesestunde verarbeiten. Vor allen Dingen sind die alle schon sehr alt und kaputt. So deute ich meine Träume. Träume deuten. Am Fluss des neunköpfigen Drachen. Die hohe Kunst des Prana-Heilens. Wer wird wohl für diese Bücher verlangt? Die sind alle Baphomet, der geheime Gott der Templer. Baphomets Throne ist, glaube ich, ein Song von Samael. Möglich. Sogar Korrekt. Ja, dann haben wir noch am Fluss des neunköpfigen Drachen und die hohe Kunst des Prana-Heils. Das hätte ich auch echt gerne mal. Warte mal, das ist gewidmet. Den Menschen der Erde. Möge dieses Buch eure Schmerzen lindern, eure Gesundheit wiederherstellen und erhalten und euch den höheren Lehrern, Lehren öffnen. Okay, gehen wir mal weiter. Sinnesfreude, Lebenslust, 100 Regeln für eine neue Sinnlichkeit. Eben gucken, ob es da was mit Pimpern gibt. Ja, natürlich, es geht doch immer nur Rubbeln ums Pimpern. Sie ihn oder sie nach dem Baden trocken. Verstehst du? Let's see. Schön rubbeln. Weiter geht's. Das ist der Lino Bombonato. Das ist krass, der sieht aus wie so ein ganz normaler junger Mann, der vielleicht eigentlich Bankberater ist oder ja, so. Ja, ein bisschen schielt. Ja, aber der sieht so, dem könnte man auch einen richtigen Job zutrauen. Jetzt sitzt der hier in so einem kleinen Ding, das vielleicht so 1,50 Meter breit ist und verarscht Hausfrauen. Das ist echt der Hammer. Kaffeesatz lesen und Numerologie, falsch geschrieben natürlich. Ja, das gefällt mir sehr gut. Die sind auch alle direkt neben der... Ich glaube, das war's schon, ne? Ja, ah, ja. Weil wir sind jetzt schon wieder in der Cafeteria angekommen. Noch zwei, drei sind noch da vor uns. Also wir haben die original geistige Wirbelsäulenaufrichtung. Also jetzt sind wir vor so einer mit roten Samtvorhängen eingehegten Butze, die vielleicht so, ich würde mal sagen, 4-5 Quadratmeter groß ist. Da drin sitzt... Dilekturgal. Genau, eine professionelle Kartenlegerin mit 30-jähriger Berufserfahrung. Ja, so sieht die auch aus. Da sind auch Zeitungsartikel in Anführungsstrichen, die sie vermutlich selber geschrieben hat. Denn da ist kein Autor genannt. Ja. Und da steht dann drin, dass sie das alles funktioniert, was sie jedenfalls, so macht. Was sie kann, ist Karten lesen, Kaffeesatz lesen. Das Lustige ist ja, dass... man damit eigentlich ja sich über Esoterik lustig macht, wenn man sagt, das ist doch alles Kaffeesatzleserei. Mhm. Das ist lustig. Und dann gibt es Numerologie, das Wort Nummer, und dann Ologie. Das schreibt man ja eigentlich anders. Und natürlich Energiearbeit. Ja. So. Und, da sitzt eben diese rot ummantelte Butze und da sitzt keiner drin und die stützt außer ihr und die guckt traurig und hat keine Kunden. Mir gefällt auch hier das Zentrum für geistiges Heilen. Das ist die Schule für geistige Aufrichtung. Das sind auch die Preise. Vielleicht liegt das daran, dass sie keine Kunden hat. 15 Minuten, 30 Euro. Ach so. Das ist ein Stundenlohn, der nicht schlecht ist. Den hätte ich gerne. Ich auch. Man kann auch eine Stunde bieten mit Rabatt. Da gibt es dann 120 Euro nur noch. Ja, geil. Dann hast du die geistige Wirbelsäulenaufrichtung. Krass, jetzt kommt die da raus aus ihrer roten Butze und setzt sich auf so einen Stuhl wie so eine Prostituierte. Ja, ist sie ja auch. Aber das ist schon so ein bisschen irgendwie, ne? Ich möchte jetzt gerade mal kurz von der geistigen Wirbelsäulenaufrichtung. So, das ist jetzt Energie daneben. Erzählen. Das ist jetzt der Stand daneben. Da geht es um die spirituelle Rückenschule. Und das ist so eine dicke Frau, die eine gefakte Wirbelsäule in der Hand hält. Ja, das stimmt. Und die schreibt hier, legt euer Leid in meine Hände. Erlebt die heilende Physik Gottes, die sich durch mich offenbaren darf. Es ist kein Zufall, wenn ihr jetzt von mir R fahrt. Das R ist immer groß ER minus Fahrt. Es ist göttlicher Wille, dass ihr meine weltweit einzige Heilarbeit erleben sollt. Ja, das stimmt. Das ist kein Zufall. Die verkauft hier allerlei Karten und Bücher zu unverschämten Preisen. Aber hier, ne? Original geistige Wirbelsäulenaufrichtung. Auch für Bandscheibenvorfälle. Das wäre was für dich. Das stimmt. Da müsstest du eigentlich gleich mal fragen. Aber wahrscheinlich will die dann Geld. Aber was mir extrem gut gefällt, ist daneben der Stand der Handleserin. Die hat so einen uralten Röhrenmonitor und bestimmt auch noch einen Microsoft. Ja, aber die sieht auch aus, als würde die ab und zu noch mit Konrad Zuse pokern gehen. Mhm. Kleiner Insider-Witz. Ja, ja. Wer ist Konrad Zuse? Weiß ich doch nicht. Jemand, der alt ist vermutlich. Der hat den Computer erfunden. Ach, nein. Sondern? Ich? Also, zeig mal deine Hand. Dann kann ich gucken, wo deine Lebenslinie ist. Die andere, die rechte. Also, das meine sieht für mich so aus. Geteilt. Wo ist denn dein Mondberg? Da. Mondberg. Das ist die Du-Seite. Die ist ziemlich dick bei mir. Was heißt das? Weiß nicht, dass du gerne isst. Ich hau dich irgendwann. Echt, ich verprüge dich. Das würde ich gerne sehen. Ich auch. So, jetzt haben wir hier noch das Schreib- und Engelmedium Inge. Das unterhält sich gerade mit einer Frau. Beratung kostet 20 Euro. Ich sehe, man kann hier vermutlich nichts umsonst machen. Da sitzt also eine ältere Dame, die wahrscheinlich auch einfach ihre Rente aufbessert. Die hat, nehme ich mal an, ein paar Pappwände genommen, ein bisschen alte Tapete, die noch irgendwo im Keller rumgegammelt hat, draufgetackert und dann in meinen Euroladen grüne, also neongrüne Tischdecken gekauft. Bisschen Ramsch und Tand auf die Tische getan, irgendwie so billige Ketten und so ein Kack. Ja, weil man muss ja alles so ein bisschen verkaufen. Aber was kann die denn? Oh, guck mal. Ach, das ist ein Schreib, das ist Inge. Das ist Inge, das Schreib- und Engelmedium. Inge Chandra, wenn ich bitten darf. Guck mal, es geht ja noch viel weiter. Oh, gut. Dann können wir ja mal weiter hier. Ja. Dann neben Inge Chandra ist dann noch Christine M. Pusicher. Was kann die? Medium und Kartenlegerin mit Herz, also nichts Neues. Trifft Vorhersagen für die nächsten 9 bis 12 Monate. Werden Sie Ihren Seelenballast los? Weiße Magie, Trancebehandlung, Seelenbesetzungen lösen, inneres Kind, Traumaarbeit, Jenseitskontakte, Seelenarbeit. Das Gute krass ist, dass die auch sowas wie Traumaarbeit machen. Ja. Was ist denn, wenn hier wirklich jemand mal mit einem Trauma hinkommt? Weiß nicht. Stehen da Preise? Nee, ne? Auf jeden Fall sitzt sie da gerade mit zwei Hausfrauen und die eine hat ihr offensichtlich ihr Mobiltelefon gegeben, auf dem gerade ein Foto von zwei Kindern angezeigt wird. Und die Frau zeigt da jetzt drauf und deutet und gestikuliert wild und scheint irgendwelche Aussagen über die Kinder zu machen. Das ist so krass. Das ist echt so krass. So, hier die Frau für Tierkommunikation, die hält wohl gerade einen Vortrag. Oder ist tot? Nein, da steht Vortrag. Deswegen kann man da jetzt nicht mehr so richtig viel zu sagen. Oh, hier, das gefällt mir sehr gut, diese Angelina. Ja, die hatten wir, da habe ich den Aufsteller eben schon gesehen. Das ist so eine 5 Quadratmeter Butze, die entsprechend mit noch schlimmeren, also nicht nur rot, sondern die sind jetzt rosa, pink changieren mit so Silbersachen drin. Sie macht aber rote und weiße Magie. Was ist denn rote? Ich weiß es nicht. Das ist bestimmt Sexmagie. Ja, ich glaube auch. Partnerzusammenführung. Fotoanalyse. Das ist ihre Mutter und das berate ist ihr Hund. Berate sie gerne auch telefonisch. Telefonisch natürlich groß geschrieben. Wäre ja auch zu einfach, wenn die Engel denen mal eine richtige Orthographie gechannelt hätten. Ich finde es gut, dass da steht Kunst der Zigeuner. Ganz klein drunter, Klammer auf. Sinti, Klammer zu. Ja, nicht die Roma, hallo. Gibt es eigentlich auch Aromatherapie? So, hier habe ich mir hier ist noch eine Aura-Fotografie-Butze. Ja, das müssen wir vielleicht nachher mal machen. Das zahlst du. Oh, es muss doch irgendwas geben, was nichts kostet. Ich merke schon den Fehler schon selber. So, jetzt kommen wir hier in einen viel größeren Raum. Das ist jetzt Vortragsraum 1. Nee, das geht in Richtung Vortragsraum 1. Ach so. Oh Mann, das können wir ja gar nicht schaffen. Da wird man ja also ich habe jetzt schon bin jetzt schon reizüberflutet. Also man muss das. Wir sind jetzt aus dem ersten Raum raus und sind jetzt in so einem großen 70er Jahre Holz getäfelten Raum. Also das ist, und die Decken, das ist echt richtig krass, 70er Jahre. Können wir mal ein Foto von machen, halt mal. Ja, da steht dann auch Karma, was waren Sie in Ihrem früheren Leben? Wenn du 15 Euro zahlst, erfährst du das. Es gibt Amulette aus aller Welt und da steht extra drunter, dass du auch mit EC-Karte, Visa, Maestro und American Express zahlen kannst. Der Mann tut sich gerade noch ein bisschen damit schwer, ein Foto zu machen. Ich erzähle so lange mal weiter. Hier sind also allerlei artgerechte Partnerhaltung. Okay, was ist artgerechte Partnerhaltung? Keine Ahnung. Ich nehme an, wenn man so eine BDSM-Sache zu laufen hat und der eine ein Petplay-Tier ist, so. Ah, hier werden auch Hunde offensichtlich zugelassen. Ein Hund in einem Kinderwagen übrigens, just saying. Mhm. Und die heißt natürlich Pussy. Dieser Hund heißt Pussy. Gut. Schön, schön, ein schöner Erfolg. So, also hier gibt es ganz viele Amulette, das interessiert Energiestäbe, so. Astrologische Karma-Analyse. Also hier stinkt es. Ja, ach, echt? Auf eine Esoterik-Messe riecht es nach Räucherstäbchen? Was, wie konnte das passieren? So, hier also kommt... Also das Ganze bestätigt einfach meine Vorurteile, die ich hatte. Das ist alles so traurig, arm. So irgendwie Leute, die halt mit ihrer persönlichen Masche, ob das jetzt einfach einem ins Gesicht lügen ist oder dabei wenigstens noch wahlweise die Hand angucken oder Pendel schwingen oder an irgendwem schnüffeln oder so, den Leuten das Geld aus der Tasche ziehen und die Leute verarschen. Aber eben alles so billig und lieblos, großen Teils. Ja, also gehen wir weiter. Hier ist also sehr, sehr viel Bücher, bla bla. Das ist ja das, womit wir uns normalerweise beschäftigen. Ja, da sind eben solche Sachen wie alles über Erzengel. Engel, der zweite Körper, die Kraft der Pyramiden. Versuch mal dabei ein bisschen freundlicher zu gucken, weil wir müssen die ja nachher noch interviewen und so tun, als wären wir gutartig. Ja, aber wir dürfen auch nicht lachen, weil dann denken die, wir verarschen. Ja. Also haben wir hier noch ein bisschen Magnetschmuck. Was wir natürlich tun. Ja, selbstverständlich. Und hier sind Aura-Chakra- und Meridian-Kristalle vom Rainbow-Team Specht. Guck mal, das ist aber schon AT-Verlag. Ist das nicht da auch, wo das TCM? Das TCM war leider von einem richtigen Verlag. Aber so. Energetisierte Heilpflanze ist ein dicker Wälzer. Also das ist bestimmt an die 700, 800 Seiten dick. Ja. So, und hier gibt's jetzt, also hier steht jetzt auf einmal, dass es 42 Hauptchakren gibt. Ich kenne ja nur 7. Und ja, du weißt ja auch nichts. Das Rainbow Team Specht hat also irgendwie diese Aura-Chakra- und Meridian-Kristalle auf die 42 Hauptchakren zugeschnitten. Und du sollst nicht die Menschen fotografieren, sonst müssen wir das nachher irgendwie zensieren. Da hinten gibt es noch Magnetschmuck. Also man kann ja irgendwie alles gar nicht in der Ausführlichkeit besprechen, wenn wir das bis gerade eben noch getan haben. Das Interessante ist eben, dass immer mal wieder an einigen Stellen so unprofessionalisierte Produkte aufblitzen. Also hier zum diese Beispiel Stockfotos, die sind alle höchst professionell. Hier ist der Stand Magnetix Wellness. Die sehen auch hübsch aus, muss man sagen. Die haben das ein bisschen professioneller aufgezogen. Da gibt es also schöne Displays, die auch professionell fotografiert sind und auch ausgeleuchtete Auslagen. Und jetzt haben sie, glaube ich, bemerkt, dass wir uns hier gerade unterhalten. Also tun wir jetzt ganz fröhlich und schauen uns das an. Ja, das ist ja auch hübscher Schmuck, muss man ja sagen. So, hier gibt es also jetzt ganz viele Kristalle für deine Seelengesundheit. Und Vortrag Heilen mit Engeln ist heute um 16 Uhr. Den könnten wir uns sogar noch anschauen. Ja, auf jeden Fall. Also wahnsinnig viel Schmuck. Schmuck. Und das ist ja auch nicht alles hässlich. Hier ist, glaube ich, echt, die Halle ist eher keine Dienstleistung. Ich habe noch nichts gesehen, wo Leute behandelt werden. Das stimmt. Handy-Chip zur Reduzierung des Elektrosmog gibt es hier auch. Ich werde mal kurz auf das Publikum achten. Also ja. Hier wirklich sehr viele... Achtung! Sehr viel mehr Frauen als Männer. Und die Männer sind durchweg so eher so, wie soll man sagen, die empfänglicheren Typen. Ja. So, also ganz viel Schmuck, ganz viele Patches und Aufnäher. Dann keineswegs nur alte Frauen, ne? Also auch viele so junge Frauen. Dann haben wir hier Institut für Energiearbeit macht uns hier lustigen Schmuck mit der Blume des Lebens. Es gäbe einen Handychip zur Reduzierung. Das habe ich doch gerade schon vorgelesen. Hör mal. Super. Hörst du mir eigentlich zu? Nee, das habe ich mir lange schon abgewöhnt. Ja, also da gibt es ganz viel Zeug mit der Blume des Lebens drauf. Ja. Das wäre dann, wer das mal sehen möchte, Institut für Energiearbeit, so kann man sich das merken. Shop.de. Ja. Aha, hier haben wir Mayapur-Tempel und Yoga-Wochenende. Und ein Aufruf zur Fleischreduktion. Das da kannst du ayurvedische Ernährung so ausprobieren. Okay, das ist hier so die Indern-Nummer. Da gibt es auch irgendwelchen Kack zu kaufen. Ja, Krishna. Ah, da ist Stefanie Gralewski. Kennen wir die? Nee, die sieht... Wieso sollte ich die kennen? Weil das eine TV-bekannte Wahrsagerin und Autorin ist. Ich bin auch TV-bekannt. Und kennt mich jemand? Nein. Nein. So. Atlantis-Globuli. Ich flippe aus. Hier gibt es Atlantis-Globuli. Oh, das ist natürlich nicht schlecht. Da solltest du dich gleich mal informieren. Ja. Das sind die besten Produkte aus der Welt der Esoterik, steht da auch. Und die pendelt das jetzt auch gerade irgendwie aus. Es gibt auch Engel-Aura-Sprays, sehe ich gerade. Oh. Das sollte man schon mitnehmen. Ja, aber das zahlt ja. Und da gibt es übrigens syrianisches DNA-Spray. Für die erotische Anziehung. Da gehen wieder Verkäufer gesucht. Also das heißt, sie suchen noch Vertreiber, die das dann auch verkaufen können. Denn, also das muss ich mal kurz vorlesen. Syrianisches DNA-Spray. Ich finde ja DNA ganz gut. So ja. Interessiere ich mich ja so für, ne? auch privat. Und das ist für die erotische Anziehung. Jeder weiß ja, DNA versprühen und Erotik. Naja, ja. Sie wissen schon. Also die intuitive Technologie des Sirius, ach, deswegen syrianisch, okay, ja. Hilft unserer DNA energetisch auf die spezifischen Anforderungen unseres Glaubenssystems einzuwirken. Okay, auf unserer Ebene, warte mal, jetzt steht diese Omse davor, die meisten Menschen nicht mehr attraktiv zu sein. Glauben die meisten also, Menschen nicht mehr attraktiv. Durch die Anwendung der Sirius-Energien offenbart sich eine ursprüngliche Veränderung. Der Prozess der erotischen Anziehung beginnt im Informationsfeld der DNA und in unserem Glaubenssystem. Es bedeutet, dass wir uns attraktiver und aphrodisierender fühlen, die Intelligenz und Faszination unseres Körpers angesprochen und aktiviert wird. Inhalt 50 Milliliter, 100% levitiertes Edelsteinwasser, angereichert mit den Energien des Sirius. Alter, ich muss mich hier irrsinnig zusammenreißen, dass mir hier nicht die Gesichtszüge entgleiten. Das ist eine derartige Scheiße. Aber er macht das wirklich sehr gut, muss ich sagen. Er sieht sehr interessiert aus und da ist jetzt also diese Stefanie Graleski, diese TV-bekannte Wasserin und Autorin, die ist sehr, sehr, sehr dick. Die sitzt ja auch den ganzen Tag. Ja, und sie ist auch ein germanisches Götterorakel, falls du dich fragst. Kurzberatung jetzt hier. Was zahlt? 15 Minuten, 40 Euro. Alles klar. Und dabei sitzt sie hier in der Schmuddelecke von dem Raum ganz am Ende. Ja. Also da haben wir jetzt den Asiaten, haben sie sich offensichtlich so einen Mietasiaten kommen lassen, der sogar so einen schlecht gemachten Akzent hat. Ja. Einfach in der Anwendung und überzeugen, das ist ein Professor übrigens. Nein, nach Professor, so. Doktor wohl. Und da steht auch nicht, von welcher, in Anführungszeichen, Universität der stammt. Also da sind jetzt stammt. Gesichter. Oh, Honig. Honig. Das dürfte das erste sein, das wahrscheinlich ist das, ich will wissen, welche. Wahrscheinlich sind die Bienen irgendwie auf der Venus geflogen oder sowas. Nö, das ist einfach nur Honig. Oh, eieiei, okay. Riecht gut? Ja, also ich krieg da immer Kopfweh ab einer bestimmten Exposition. Nee, aber das ist so Honig-Wachsgeruch. Und dann ist hier eine Frau mit ihrem Hund auf dem Bein, die dann da. Weil, was gibt's hier? Also ich habe mich vertan, hier gibt's doch Dienstleistungen. Das ist psychospirituelle Kinesiologie. Aha, aber die müssen die dafür nicht ihren Arm irgendwie verbiegen oder sowas? Ich weiß es nicht, das sind Schmerzzuteile. Und das sieht auch sehr gemütlich aus, da werden die da so massiert und der Hund liegt weiterhin auf dem Schoß. Und hier gibt es Iris-Diagnose, guck nicht so genau hin, die sind schon ganz suspekt. Also wir sind denen schon ganz suspekt. Also hier haben wir jetzt so eine ganze Reihe von kleinen Kästen, ja. Wo die da wieder nebeneinander sitzen und keiner ist da. Und die warten auf freier Erkunden. Ja. Also hier ist das Zentrum der Kraft von Inge Schubert. Kostenfrei. Ach guck mal, das kannst du hier alles umsonst machen. Weihnachtsmeditation wär hier, könnte man haben. Zentrum www.zentrum.c-punkt.der-kraft.de. Also das gibt's kostenfrei, das müssen wir uns merken, da gehen wir nachher mal hin und ich lasse mich hier behandeln und du kannst mich ja dann währenddessen und danach interviewen. Handlesen, Beratung vom Autor. Du sollst hier die Urkraft der Liebe leben mit einem bestimmten Schmuckstück. Mir bietet sich gerade ein relativ bizarrer Anblick, weil vor dem Stand Xiom Energieprodukte mit den Urformen von Mu steht eine etwa 1,40 Meter große Asiatin in quietschbunten Kleidern und einer Krücke. Ja, ist doch schön. Ja, aber auch nicht unmerkwürdig. Da ist eine Frau, die schreibt, dass sie mit ihren heilenden Händen und ihrer magnetischen Heilkraft mich von meinen Schmerzen befreien kann. Wer, Maria von der Rose? Ja. Ah ja. So, und da hinten stehen jetzt Typen mit Headsets und Computern. Is it a match? Kinder, da können wir unsere Beziehung testen. Falsch aber. Schade. Das würde ich sehr gern machen. Aber das finde ich gut, Computeresoterik. Ja. Muss es auch geben. Das hier ist jetzt mein persönlicher Favorit bis jetzt. Das ist Xenia. Das sind traurige Fotografien von einer alten, verrunzelten Frau, die eine der bekanntesten Lebensberaterinnen in Fernsehen und Presse sein soll. sein will. Und sie hat Boris Becker, Helmut Kohl und Gerhard Schröder beraten. Sagt sie. Und sie hat eine Kristallkugel in der Hand. Hat die den Gerhard Schröder auch eine Flasche überredet, Bier gebracht? Eine Flasche Bier gebracht oder sich die Haare zu färben dazu geraten? Also da hinten, ich sag das, weil ich kann mich jetzt gleich nicht vor den hinstellen und ihn auslachen. Da ist so ein Typ mit einer Sonnenbrille und einer... Hallo. Hallo. Was ist denn für Lust, oder was? Ja. Für unsere kleine Lesostunde. Das ist ein Podcast über ja, Esoterik. Möchtest du, dass ich was sage? Ja, sehr gerne. Ja, dann kommen Sie. Oh, jawohl, super. Soll der Mann auch kommen? Komm auch mit rein. Ja, kommen Sie ruhig. Ja. Ich habe Kinder so. mein Sohn, der ist ja Fotograf. Ja. Für Journalisten, für Zeitungen. Mhm. Ne? Was möchten Sie wissen, meine Süße? Ja, ich habe... Oder meine Dame. Wie heißen Sie? Claudia. Claudia. Ja. Okay. Ich habe mich gefragt, wie lange machen Sie das hier schon und was war so Ihr Einstieg? Also was hat Sie dazu inspiriert? Also erstmal muss ich dazu sagen, ich bin eine Chemikerin vom Beruf. Mhm. Chemikerin. Aber weil ich ganz schnell, also mit 22 schon ein Kind bekommen habe und mein Mann, also musste ich zu Hause bleiben, der war der Verdiener. Und dann sind viele Leute bei mir zugekommen, also von früher noch auch, aber dann habe ich so für Jux gearbeitet. Mhm. Ne? So wie fängt man auch an, also eigentlich. Und dann hat mein Mann gesagt, weißt du, du hast so viele Leute hier bei dir kommen, wenn er kommt, also immer ist jemand da gewesen, dann machst du das beruflich. Dann hat er mich angemeldet, dann habe ich beruflich angefangen und schon im ersten Jahr, also kam die Presse, kam das und jenes, ja. Also und dadurch bin ich ja auch so bekannt geworden, weil ich für die Journalisten und Prominenten auch was also gesagt habe, was hat sich also auch geeignet, so in dem Richtung. Mhm. Und so bin ich geblieben, also als Lebensberaterin oder Wahrsagerin oder Hellseherin, so in dem Richtung. In dem Zeit, wo das alles gewesen war, auch mit Prominenten, habe ich geglaubt. Mhm. Aber woher wussten Sie, dass Sie das können? Na, das wusste ich nicht. Die Leute haben das selber gesehen, dass ich das kann. Aber irgendwie muss das ja angefangen haben. Ja, habe ich gerade jetzt erzählt. So. Aber dass Sie jetzt irgendwie so einen Funken Inspiration oder so hatten, dass Sie plötzlich gemerkt ja, haben? Ja, da habe ich also anerkannt durch die Leute, wir sind oft zu mir gekommen, nicht nur Prominente, sondern auch, meine ich jetzt, so wie Sie. Mhm. Vielleicht wären Sie Prominente, ich denke ja daran, ja, auch. Aber wie gesagt habe, dadurch habe ich anerkannt, dass etwas muss bestehen zwischen Himmel und Erde, sonst hätten sie nicht auf der Erde gekommen bei mir. Zum Beispiel jetzt bin ich also zum zweiten Mal in Köln und voriges Jahr kamen wieder die Leute, weil es hat sich geeignet bei ihnen, also in dem Richtung. Also anerkennen selber kannst du nicht. Ja. Aber du siehst ja von den Menschen, welche dir zwei, drei Mal kommen, also in laufende Zeit, sag mal, manche sind 14 Jahre gewesen und dann erstmal hat sich das geeignet. Mhm. Und dann kommen die dann wieder. Ja? Und wie haben Sie denn Gerhard Schröder und Helmut Kohl beraten? Das würde mich so ja, da habe ich also gesagt, also, dass wir brauchen also Wechsel in dem Jahr und so, dass der Herr Kohl ist nicht seins in dem Zeit noch immer gestorben. Oder sag mal, in dem Zeit, dass er seine Aktivitäten dann gleich abgeben wird, hat er auch nicht. Ne? Mhm. Er hat Beratungen gemacht mit den anderen und dadurch habe ich das beraten. Mhm. Ja. Und das ist alles eingetroffen, was Sie da gesagt haben diesbezüglich? Ob das alles eingetroffen hat, hat mir keiner gesagt, aber der wird gewechselt. Mhm. Und auf so einer Veranstaltung wie hier, sind die anderen Stände eher Ihre Kollegen oder eher Ihre Konkurrenten? Also ich habe mit gar keinen also Beschwerde. Also ich nehme sie als Kollegen, wir gehen auch zusammen mal essen also und alles drum und dran. Ich nehme die nicht als Konkurrenten. Also das heißt, wenn noch eine andere Wahrsagerin hier wäre? Ja, ich nehme die überhaupt gar keine Konkurrenten. Also nee. Also freundschaftlich nee. Geht das? Es geht freundschaftlich von der Seite und von meiner Seite. Und womit? Also wie kleine Familie sozusagen. Und womit kommen die Leute typischerweise so zu Ihnen? Also jetzt so... Ganz normale womit? Menschen. Also die letzten Jahre, also jetzt, also oder die letzten Jahre, es ist viel finanziell Ängste. Mhm. Ja, es ist auch keine Wunder in den Richtungen, ja, aber es ist allgemein. Gesundheit, Partnerschaft, finanzielle, Berufswechsel oder so in dem Richtung. Und können Sie sich fortbilden oder können Sie dazulernen von anderen oder? Wer, ich? Sie, ja. Ich kann das, das kann man nicht lernen. Also ich berate auch die Leute, viele kommen und sagen, ich möchte Karten legen oder hellsehen oder Handlesen. Handlesen können die lernen, die brauchen dann aber nicht mich, sondern brauchen die so eine Buchlein, wo steht ja also die Handlinien, wo man das lernen kann, auch alleine, wenn man Interesse hat. Aber Karten legen oder hellsehen oder irgendwie, das kann man nicht lernen. Weil es gibt ja da Bücher überall an den Ständen, wo man das beigebracht kriegen soll. Ja, das kann man beibringen. Ich bin dagegen, dass ich sage jemandem, da komm jetzt, ich lerne dich Karten legen. Das kann ich nicht. Dann ist das für mich. Also, dass ich die Leute praktisch reinziehe, dass ich die Geld bezahle. Ja, also das werde ich nicht machen. Und dann berate ich jeden auch, wenn die sagen, ja, die andere hat mir gesagt, die kann bei ihr Karte legen und so, sage ich, du kannst tun und machen, aber wenn du das nicht angeboren hast, weil das ist nicht Karte legen nur bedeutet, ja. Kannst du nicht sagen, du bist eifersüchtig, du bist das oder jenes, das geht ja nicht. Ja, das muss man ja schon ein bisschen mehr dafür haben. Okay. Und wenn jetzt jemand zu Ihnen kommt und Sie sehen jetzt, dass dem was Schlimmes bevorsteht, so was richtig ist, ich fühle den Mensch. Und ich dann sage, also wo man also nicht direkt, ob der das hören kann, oder ich möchte auch nicht jemanden so tun, dass der geht und weinen geht von mir, sondern da, wo man vorsichtiger sein würde. Das ist so wie eine kleine Beratung, sagt man so dazu. Und dann halte ich mich mehr also in diesem Sinne, also bei diesen Menschen, zum Beispiel vorhin war eine Frau gewesen, da habe ich gesehen, dass sie schon verwitwet ist. Ja? Und dann habe ich aber gesagt, dass sie aufpasst wegen neuer Partnerschaft. Na, die schaut sehr gut aus, die ist auch nicht alt, also 62, 63 Jahre ungefähr. Ja, und die hat gesagt, die hat schon erlebt das, also die wird jetzt keinen Mann, sage ich niemals sagen, nicht, weil ich habe gesehen, die wird sich verlieben, aber eben, wenn du mir nichts gibst, kann ich die auch nicht nehmen. Also soll sie ein bisschen also direkter sein. Okay, und wie ist jetzt ihr Spektrum von Diensten, die Sie anbieten? Also ich würde jetzt zu Ihnen kommen und ich würde sagen, ich wüsste gern, wie es bei mir in den nächsten 2 Wochen aussieht. Oder ich wüsste ja, bei mir steht ja gar keine Frage. Also ich sage auch den Leuten bei mir, du sollst mich nicht fragen, in welche Richtung. Ich sage dir alles insgesamt, was ich sehe. Und davon kannst du dir das Beste herausziehen, wie du willst oder was du willst. Also es ist keine Beeinflussung oder sowas, ne, in dem Richtungen. Und wenn jemand sagt, jemand hat Magie oder sowas, das ist ja Lüge. Das ist ja selber, dass jemand da vielleicht tief hat. Ja, und sich beeinflusst und sucht auch irgendwie jemanden, welcher dafür also Grund hat, dass sie sagt, es ist Magie, es ist wirklich also was gemacht oder sowas. Das stimmt nicht. Man ist ja selber runter und denkt ja, jemand andere hat Schuld. Weil selber nicht will, dass der Schuld hat für seine Zukunft, so in dem Richtung. Da muss man aber auch dann ehrlich sein. Gibt es welche selber machen Magie für sich selbst, dass die gut geht und so, dann machen was falsch und geht dem auch schlecht. Ja, und das ist ja Gefahr. Was ich auch gemacht habe, da eine Frau also gereinigt habe von ihrer eigenen Magie. Okay. Ja, oder das ist nicht Magie, das ist eine eigene Beeinflussung. Okay. In dem Richtigen. Das wollte ich noch fragen, was Sie denken oder wo Ihre, wo das, was Sie können, herkommt. Also Sie haben gesagt, nicht Magie oder? Das ist ja angeboren, Kind. Weil guck mal, jeder Mensch, du, wie, jeder hat mal so eine 6. oder 7. Sinn. Oder sag mal so eine Intuition, also eigentlich, ja. Und jemand hat für sich alleine oder für seine kleine Umgebung, Familien, und jemand hat für jemand anderen, welches schon so lange in dem Richtung gemacht hat. Also das ist nicht, Das ist ja Gefühl, sag ich. Ja. Wenn man es für jemand anderen hat, zum Beispiel du hast für deine Freundin Gefühl, ja. Oder umgekehrt. Ob das Liebe ist oder was ist, und dann hast Ängste, aha, vielleicht geht sie oder so, dann machst du was mehr, dass sie nicht geht oder so. Also das ist deine eigene Gefühle, wie und was man also heutzutage, nicht heute, sondern früher auch, also zu machen ist. zum Beispiel die Erde. Für diese Erde jetzt hast du so lange also Kartoffeln gepflanzt. Ja? Du weißt, dass die Erde dann braucht was anderes. Es ist gar keine Humbug oder sowas, dass du besser bist als ich oder ich als du. Ja, das ist ja einfach Intelligenz oder sag mal auch Vorahnung, was man selber jeder hat, mhm. ne? Oder wo die Zeichnisse geben, dass du schon Vorahnung sollst bekommen. Ja, mhm. Praktisch in seine innere hören. Prima. Okay. Hast du noch Fragen? Nein, danke schön. Gut, ja, dann vielen Dank vielen für Dank. Das Interview. Und für die Geduld. Genau. Ja, und noch viel Erfolg. Viel Erfolg, genau. Danke schönen Tag. Danke, danke schön. Tschüss. Tschüss. Ihr seid aber kein Pärchen, nicht? Doch, wir sind verheiratet. Ja. Ja. Wir beide, ja. Ja. Noch nicht lange. Also, okay. Ja. Also keine Kinder, ne? Nein. Nein, noch nicht. Ist das durch Beruf jetzt Pärchen geworden bei euch? Nö. So zusammen zu sein? Also wir sind in einem ähnlichen Berufsfeld, aber wir haben uns ja da nicht kennengelernt. Ja, genau. Da meine ich. Mhm. Okay, ja. Dann müsst ihr ein bisschen mehr so achten, auch sexuelle Bereich. Okay. Mehr Mühe geben. Alles klar. Ja? Dankeschön. Dankeschön. Tschüss. Ciao. Oh mein Gott, okay. Das, der Notar macht da gerade Räucherlinge. Okay, also. Sind das wieder raus aus der Butze? Ja, wir haben jetzt hier spirituelle Lebensberatung, bla bla. Und jetzt kommt aber das, was ich eigentlich erzählen wollte, bevor wir hier so nett von der Frau aufgehalten wurden. Die war übrigens nett. Ja. Also verrückt, aber nicht. Ja, nicht, ist also dieser Indianer-Typ hier, der hier mit Sonnenbrille und einem Feder im Haar hockt. Du musst ein, zwei Schritte weiter vorlaufen und nach rechts gucken. Nur 1.800 ja. Euro. Hier rechts, rechts, rechts. Original italienisches Auralesen. Das Gute ist, dass das hier nicht mit... das ist eine Frau. Noch schlimmer. Dass das hier nicht mit echten Teelichten illuminiert ist, sondern mit so LED-Teelichten. Wahrscheinlich ist das hier so eine Art Sicherheitsvorschrift. Ja. Weil der Raum nämlich aus Holz besteht. Die dürfen ja aber auch irgendwas räuchern. Inzwischen sind wir hier am Stand Yorai. Hier sind auch so wieder ein paar Asiaten in irgendwie so nachgemachten Mönchsdingern, natürlich mit Turnschuhen. Was gibt es hier? Erfahrungen der universellen Lichtenergie von Mokichi Okada. Ja, also da steht, die moderne Wissenschaft hat zuletzt festgestellt, dass alle Dinge, sei es ein Tier, Gemüse oder ein Mineral, eine spirituelle Strahlung haben. Oh geil, abgibt. Ich kenne sogar so einen modernen Wissenschaftler. Wen denn? Ja, so... Dich? Den hast du das gerade festgestellt? Klaus von Klaus und Klaus. Ah, sehr schön. Gehen wir mal weiter. Ob es hier auch sowas Ähnliches gibt wie Jehovas Zeugen, weil hier steht so eine rum, die so eine Art Wachturm andreht den Leuten. Okay. So. Ich meine, jetzt haben wir einmal alles durch. Nee, wir sind noch nicht im Zentrum gewesen. Oh, aber da sind ja nur diese Computer-Heinis. Wir kommen gerade beim Orakel Manuel. Mhm. Seit über 10 Jahren. Und offensichtlich ist hier einer der Verkäufer... Der ist von Astro TV. Einer der Verkäufer scheint hier der... Wie heißt der nochmal? Assad. Ja, aus stimmt. Libyen zu sein. Ja, es ist auch, scheint auch ein bisschen einen an der Klatsche zu haben. Der rezitiert auch gerade irgendwas. Also entweder ist das ein Turban oder so eine weiße Bäckermütze. Du solltest nicht so entgeistert schauen, Dr. Kurz. Komm weiter. Aber da gibt es Vulkano-Schokoladenriegel. Oh, lecker. So, also hier kannst du mit der Mondknotenastrologie erfahren, was du in deinem früheren Leben warst. Warte. Für lächerliche 15 Euro. Ah, guck mal, das ist der Abdelmosen El-Desuki und der ist ägyptische Spiritualität, Kosmetik, genau Nahrungsergänzung und Räucherung. Gesehen. So. Gute alte. Was fotografierst du jetzt hier? Keine Menschen, bitte. Orakel Manuel habe ich mal fotografiert. Oh. Kümmel besiegt alle Krankheiten, steht Kümmel, hier. Also alle? Ja. Ja, das stimmt natürlich auch. Warte mal. Das ist vom Echo am Sonntag. Es gibt hier auch internationalen Weihrauch, also nicht nur nationalen Weihrauch, sondern internationalen Weihrauch. Ja, der ist auf jeden Fall besser als der normale Weihrauch. Ja. Weil das ist ja Peanuts. So ist es. So, ich glaube, wir haben jetzt sind mal einmal rumgegangen. Also wir haben jetzt einmal die Halle sozusagen immer mit einer Wand zur Seite umrundet. Jetzt gibt es aber noch Sachen im Zentrum. Das sind nur diese Computerfuzzis. Ja? Ja. Habe ich gerade schon. Aber man hätte eben auch noch mal abbiegen können. Das machen wir jetzt mal kurz. Wo denn? So, wir sind jetzt wieder bei dem Bücherstand am Anfang. Hier, da kann man links rein. Ah ja. Ja, genau. Das ist... So, hier haben wir noch so eine kleine Butze mit Naturheilpraxis für Körper, Seele und Geist. Mit Akupunktur. Oh, hier riecht's. Nach Ölen und so. Ja, also hier stimmt. Sind wir nämlich bei OETO, Öle therapeutischer Qualität. Mhm. Ah ne, OETQ, nicht Q. Okay. Und dann haben wir den Kristallgarten noch. Okay, der so sehr gut nach so Orangenöl oder so. Da ist eine Reinkarnationstherapie. Ah ja, das ist asiatisch mal wieder, ne? Ja. Nee, die Reinkarnationstherapie ist hier der kaukasische Mensch. Ein Asiate behandelt oder so. Und dann haben wir hier noch natürliche Landwirtschaft. Natur ist Schönheit, Harmonie und Reichtum. Shumai, Zusammenwirken von Kunst, Natur und Spiritualität. Ja, so hier sind, also die Inge Schubert, die kann nicht nur irgendwie so Reiki, die ist auch Geistheiler und Medium. Warte mal, was ist denn eigentlich mit in 7 Minuten, wo gibt es denn hier die Vorträge? Das muss da stehen, in welchem Raum das ist. Möchtest du denn da hin? Möchtest du den Vortrag über Heilen mit Engeln anhören? Den können wir sowieso nicht. Was ist nicht, das denn für eine Frage? Aber den können wir nicht richtig aufzeichnen, ne? Das ist dir schon klar. Wieso? Das Aufnahmegerät nimmt das, glaube ich, nicht mit. Wir gucken mal, aber das muss ich mir natürlich trotzdem. Ja, komm, da hinten steht das, also müssen wir mal gucken. Also bis jetzt war nur die eine Frau so interviewgeil. Die Leute schauen sonst immer eher verschreckt. Guck mal, ein kleiner Hund. Der ist allerdings tot. Klar, der hat gerade gedacht, der ist echt. Ja, das dachte ich wirklich. Natürlich hat's das gedacht. Ja, ich mag kleine Hunde. So, warte mal, hier, da waren wir gerade schon. Aber warte mal, jetzt hier, du wolltest den Vortrag wissen. Raum 4 ist der um 16 Uhr. Ja, das wird wohl da sein. Nee, das ist Raum 1. Hier gibt es eine kostenlose Zellenergetik, persönliche Heilsteinberatung. Von Tanja Gönner. Gönn dir hart, Alter. Ja. Noch ein Stand mit Aura-Foto und was gibt's noch? Aura und Chakra. Chakra-Computer-Analyse ist das. So ein Gerät mit so Metallnupsis, wo man wahrscheinlich seine Finger drauflegen muss. Ja. Hier gibt es Klangschalen, ganz viele. Ja. So, jetzt müssen wir mal den Raum 4. Dieser Honig riecht wirklich gut. Ja, das stimmt. Aber wir müssen jetzt mal Raum 4 finden. Boah, mir wird hier auch langsam schwindelig. Also ich fühle mich ein bisschen bekifft von den ganzen Räucherstäbchen. Aber da ist Vortragsraum 1. Genau, wir müssen in Raum 4 gehen. Ja, nichts, der ist zu, wie du siehst. Stimmt, die Tür ist zu, da kann man nicht durch, so wie die Frau da gerade durchgeht. Ja, die geht da raus, weil es da nichts gibt. Oder auch was? Jetzt kommen nicht noch mehr Leute da raus, die durch die Tür, die es nicht gibt und durch die man nicht gehen kann. Nee, ist jetzt zu. So. Und jetzt, was ist denn hier? Vortragsraum 1, 16 Uhr. Heilen mit Engeln, Channeling mit Erzengel Raphael. 16 Uhr, Raum 4. Ja, müssen wir uns langsam beeilen. Ja. Den Raphael, den würde ich ja schon ganz gerne mal kennenlernen. Ich finde es übrigens nicht nett, dass die Frau mir sagt, dass ich mir sexuell mehr Mühe geben muss. Da hat sie recht. Wieso? Ja, ich gebe mir voll die Mühe. Ja, aber mehr geht immer. Spinnst ja wohl immer. Ja, sie hat nämlich nicht für Möglichkeiten, dass da geht es zum Vortragsraum. Dass wir ein Paar sind. Ja. Die hat keine sexuellen Vibes zwischen uns gefühlt. Mhm. Kannst du dir mal Gedanken drüber machen? Kannst du dir mal Gedanken drüber machen? Nee, die hat gesagt, du musst dir mehr Mühe geben. So, Vortragsraum 4 ist noch zu. Nein, nee, da ist nicht er zu. Offen. Kommen Sie mal. So, wir gehen jetzt hier durch das Treppenhaus in einen schäbigen, winzigen Vortragsraum und werden uns da vermutlich in die letzte Reihe setzen und so tun, als würden wir nicht aufnehmen und möglichst auch keine Kommentare währenddessen loslassen. Vielleicht kriegen wir jetzt einen gechannelt von Raphael. Auf jeden Fall wird er gerade nebenan auf dem Stuhl neben uns zwischen von Gedankenübertragung über elektrische Impulse gesprochen. So, also wir sind jetzt in einem Raum, der auch so 70er Jahre mäßig ist, mit Holzdecke, ziemlich niedrig. Und Buntglas. Der Raum wird etwa 24 Quadratmeter sein. Und da sehen, sitzen auch vorne Typen drin, die nicht aussehen, als würden die das Ganze so furchtbar ernst nehmen. So wie wir. Ja, der eine könnte, sieht da so ein bisschen metalmäßig aus. Könnte aber auch einfach nur ein Hippie sein. Ja. Und die Vorträgerin hat, ist so schätzungsweise 60. Hier ist auch schon ein ziemlich hoher Lärmpegel. Ich bin sehr gespannt. Also jetzt sollte es eigentlich langsam mal losgehen. Schwurbert dabei. Oh mein Gott. Ja, hier ist eine Frau, die sich einen schicken, wie sagt man so, Bleistift-Schnurrbart oder Pinsel-Schnurrbart oder Pencil. Pencil-Mustache zugelegt hat. Eine Frau. Pencil-Stash. Mhm. Stash. Also auch hier sehr viele Frauen. Ich verstecke jetzt mal so ein bisschen das Aufnahmegerät und dann legen wir los hier. Ne? Einen schönen guten Tag, meine Damen und meine Herren. Ich freue mich, dass Sie da sind zum Thema Engel und Weltpersonen. Ich sage es gleich, da steht so irreführend drin, Channeling mit Erzengel Raphael. Das kann ich hier nicht machen, dafür sind das zu viele Leute. Wenn ich damit anfange, dann sind wir morgen früh noch hier. Das klappt überhaupt nicht. Aber ich kann Ihnen doch eins anbieten. Sie können auch an unseren Stand kommen, wir können nochmal drüber reden. Und wenn Sie so eine Frage haben, kann ich die gerne beantworten. Das soll also daran jetzt nicht scheitern. Und überhaupt, wenn Sie jetzt Fragen haben, stellen Sie sie ruhig während des Vortrages. Ich rede weiter, bis mein Handy sagt, sieh zu, dass du zum Ende kommst, der Nächste will hier auch nochmal ran. Also deshalb, wenn Fragen sind, gerne. Ich hatte einen ganz normalen Beruf früher, ich war Unternehmensberaterin, ich habe das auch sehr gerne ausgeübt. Aber es war immer so eine Stimme in mir, die sagte, ändere etwas in deinem Leben. Nur zu der Zeit, wie soll ich das sagen, war mir nicht klar, dass ich ja geistige Begleiter habe, dass es ja Engel gibt. Also das habe ich nicht angezweifelt, aber es war irgendwie kein Thema für mich. Und war mir nicht klar, dass das ein Hinweis ist, ein wichtiger Hinweis für mich. Und warum soll ich was ändern? Ich habe es ja gerne gemacht, das muss ich sagen. Aber es war eben nicht meine Bestimmung. Ich sollte was ändern und nicht bei dem bleiben. Und dann kam das, was wir gemeinhin als Geschenk der Engel bezeichnen, nämlich eine schwere Erkrankung. Es ist nicht so ohne, dieses Geschenk anzunehmen. Das wissen wir alle, wo wir ein Problem haben damit. Es ist ja auch nicht so schön, aber es war halt der Hinweis. Und ich bekam eine sehr, sehr schwere Depression. Ich war zu der Zeit so krank, dass ich bereit war, all meine Schlaftabletten auf einmal zu nehmen, ohne die ich damals nicht mehr schlafen konnte. Jetzt hört sich das schlimm an gegenüber meiner Familie, die mich zum Glück sehr lieb und ich die. Aber ich war der Meinung, ich muss die von mir entlasten. Ich konnte ja nichts mehr für die tun und die mussten immer was für mich tun. Und das war für mich eine sehr ungewohnte Situation. Naja, aber ich hatte einen kleinen Hund. Jetzt habe ich wieder einen Hund, auch so ein süßer Schatz hier. Und der damalige Hund, der war ganz auf mich fixiert. Also ohne mein Frauchen kann ich ja nicht leben. Und da habe ich des Hundes wegen nicht getan. Also bitte, ich habe später mit meiner Familie darüber gesprochen und die sagten, wie gut, dass du es nicht getan hast. Und heute will ich auch nicht mehr. Ich bin also darüber hinweg, über diese Zeit. Aber ich habe jetzt wieder einen Hund, der sagt, du bist es, mein Frauchen, ich brauche dich dringend. Also wenn er mich nicht sieht, er ist bei uns hinterm Stand, dann ruft er immer gleich, hallo, wo bist du? Ich sehe dich nicht, komm sofort hierher. Ich bin ein wohlerzogener Mensch, ich komme dann auch gleich. Sie wissen, wie es ist, ne? Wir müssen gut erzogen sein als Menschen. Naja, auf jeden Fall lag es dann so, ich konnte eine ganze Zeit nicht arbeiten, aber auf einmal kam die Kraft wieder und ich habe gesagt, ach, möchtest doch gern wieder was tun, aber nicht mehr in dem ursprünglichen Beruf. Und da habe ich Feng Shui für mich interessiert. Also Feng Shui, diese fernöstliche Lehre von der, vom der harmonischen Dasein des Menschen in seinem Umfeld. Und das war so spannend, dass ich, das hat sich dann auch gezeigt, dass es richtig war, auch Lehrer geworden bin. Also ich bilde Feng Shui-Berater aus. Ich habe in dieser Zeit das Routengehen gelernt. Also auch darin bilde ich Menschen aus, also Auffinden von unterirdischen Wasseradern oder Störzonen generell. Das ist eine ganz tolle Sache auch. Und dann bin ich Reiki-Meister geworden. Ich bin kein Reiki-Lehrer, das macht mein Mann, der kann das viel besser als ich. Und dann habe ich auch noch eine Ausbildung gemacht in Psychokinesiologie und in Hypnose. Also bis auf Hypnose wird das alles auch bei uns ausgebildet. Und schön finde ich immer, dass Menschen zu mir kommen und sagen, wie kann ich das denn lernen, mit den Engeln zu kommunizieren. und ich durfte auch die Engel sehen. Ich durfte meinen Engel sehen. Ich war in einer sehr entspannten Situation. Ich habe nämlich im Bett gelegen und war kurz vorm Einschlafen. Und dann sagte eine Stimme, öffne deine Augen. Dann machen sie die Augen auf, das ist unabwendbar. Und dann sah ich vor mir ein goldenes, großes Tor und da kam mein Engel raus. Ich hatte die Farben vorher schon gesehen, das wischte immer so an mir vorbei. Aber so richtig, so wie ich sie sehe, so habe ich ihn gesehen. Und das war natürlich ein einmaliges Erlebnis, wunderbar. Ich weiß nicht, ich kann es nicht beschreiben, also es war überwältigend. So, und jetzt habe ich einen Fehler gemacht. Ich war ja im Bett. Und mein Gedanke war auf einmal, ein solches Wesen steht hier vor dir, zeigt sich dir und du liegst im Bett. Wie ist das so unwürdig? Was für ein Verhalten? Und dann war es leider weg. Also nicht das Gehirn einschalten, das ist ein Fehler in solcher Situation. Einfach sagen, ich genieße es, so lange wie es halt geht. Es war auch schön, dass er sich mir gezeigt hat. Ich war in einer schwierigen, persönlichen Situation damals. Aber das war so der Hinweis, ich bin doch bei dir. Ich begleite dich, du brauchst gar keine Angst zu haben. Alles wird gut, ich unterstütze dich in allen Dingen, die du brauchst. Und das war für mich ein großer Trost. Also ab diesem Zeitpunkt ging es mir auch wirklich besser. Also das war aber wirklich so diese Sache, wie ich sie hier sehe, so habe ich diesen Engel gesehen. Ich meine auch. Ja? Ich habe auch, wie Sie gesagt haben, ja. Also ich habe im Bett gelegen, war auch kurz vor dem Einschlafen und habe so geguckt und der stand bei mir. Das, wenn man das jemandem erzählt, dann... Ja, man wir sind ja hier unter uns. Ja. Ja. Wir reden ja auch nicht drüber nachher. Der stand in der Tür und zwar riesengroß, ja. Und ganz weiße Federn bis unten fast zum Boden. Klasse. Und dann habe ich so gedacht, ja klar, habe mich rumgedreht, im Rumdrehen, wo ich mich auf die andere Seite bewegt habe. Was war das denn? Ja, das ist überraschend, ne? Ja. Ja. Toll. Aber ich habe den gesehen. Ja. Ich glaube Ihnen das sofort. Und was war das? Es gibt ja verschiedene. Ja. Was war das für einer? Das war Ihr Schutzengel, der es Ihnen gezeigt hat. Ja, das ist eindeutig. Der ist auch jetzt noch bei Ihnen. Ja? Der steht hier auf Ihrer rechten Seite. Nee. Woher wissen Sie denn, wenn Sie jetzt Stimmen hören, dass das wirklich reine Energie und Engelenergie sind, die Sie hören? Das ist eine gute Frage. Ich hab leider die Erfahrung gemacht, dass es nicht immer nur lichtvolle Wesen in dem Kanal sprechen, sondern auch weniger lichtvolle astrale Wesen denken sich hier, Telefonzelle frei, lass uns mal. Das ist für mich sehr schwer, die auseinanderzunehmen. Ja. Ja, das ist eine sehr, sehr gute Frage. Wie rein der Kanal oder wer spricht, wer durchkommt gerade. Also A, habe ich mit Hilfe der geistigen Welt einen Schutz entwickeln dürfen. Das ist etwas, was wir auch an andere Menschen, ich sage es jetzt, verkaufen. Wir leben davon, dass wir was verkaufen dürfen, aber wir bestehen nicht drauf, dass alle was kaufen bei uns. Aber ich sage das so. Wir leben von dem, was wir einnehmen dürfen. Das ist ein Schutz, der das Haus schützt und auf Dauer die Menschen, die in diesem Haus oder in dieser Wohnung leben, entsprechend beeinflusst und die Aura wird stärker. Dass Wesen anderer Art zu uns kommen können, hat sehr oft etwas mit der Aura zu tun. Ich spüre das. Das kommt auch durch diesen Schutz, aber ich habe da eine andere Sensibilität vielleicht als Sie. Ich kann es nicht so beurteilen. Ich bin auch nicht offen dafür. Das hört sich jetzt blöd an, aber ich werde gern sehr böse, leicht sehr böse. Und ich könnte jetzt mir denken, wenn irgendeine Art von Angriff kommt, die ich als unangenehm empfinde, dann werde ich sehr ärgerlich und ich werde böse dabei. Und dann sage ich immer, nicht mit mir hier, das lasse ich jetzt hier nicht zu. Es ist mein Naturell. Und diese Frau, von der ich vorhin gesprochen habe, die mir sagen wollte, du kannst das nicht, die hat immer wieder negative Energie geschickt an mich. Und ich spüre das in einer ganz bestimmten Form. Und dann sage ich immer, alles ist gut. Und bitte, liebes Universum, liebe Engel, schick die Energie dorthin zurück, wo sie herkommt. Falls ich jetzt recht habe mit meinem Empfinden. Und siehe da, es geht wieder weg. Das ist das Interessante. Ich will niemanden schädigen, aber ich möchte selber auch nicht beschädigt werden. Ich finde es nicht in Ordnung. Ich kann doch jemanden nur, weil ich da eine eine Aversion, hat jemand negative Energie schicken. Ich mache sowieso das, was ich für richtig halte. Und alle anderen dürfen das auch tun. So, und ich spüre, wer da ist. Das ist entweder eine sehr weiche, wohltuende Energie, auch manchmal sehr kraftvoll, oder sie ist für mich sehr negativ. Ich kriege, wenn eine so negative Energie kommt, sehr kalt. Ich stehe im Hochsommer bei 35 Grad da und fange an zu zittern. Und mein Mann kennt das schon, aber ich weiß jetzt, was ich dagegen tun muss. Einfach, ich baue meinen Schutz auf und ich weiß, wie es funktioniert. Zum Beispiel ist mein Anhänger hier auch programmiert, dass er sowas nicht an mich ranlässt. Ich will das nicht. Das ist nämlich wirklich unangenehm. Ja? Und sie kriegen Einflüsterungen, die sie gar nicht haben wollen. Und das ist mein Anhänger. Wir verkaufen auch sowas, der mich einfach schützt, indem er meine Aura stärkt und einen Schutz um mich herum aufbaut. Also ich fühle mich nicht belästigt. Mein lieber Schutzengel, ich stehe vor dir im Wissen, dass du mich kennst und weißt, was ich erreichen möchte. Hilf mir täglich, bei meinem von mir selbst festgelegten Lebensplan zu bleiben, damit ich Vollkommenheit erreiche und dadurch den heiligen Namen Gottes verherrliche. Lass mich stets deiner liebevollen Energie bewusst sein. Umfange mich, dass ich deinen Schutz spüre. Und sollte ich den rechten Weg verfehlen, so reiche mir deine Hand und führe mich auf meinen selbstgewählten Pfad zurück. Ich will mir all meines Tuns bewusst sein, auf dass ich den rechten Weg gehe in Frieden mit mir und anderen Menschen. Das Licht Gottes und seiner Engel soll diese Welt umfangen und allen Wesen dieser Welt Frieden und Harmonie bringen. Hilf mir, an einer Welt ohne Vorurteile hinsichtlich Farbe, Glauben und Religion mitzuwirken. Erfülle mein Herz mit deinem Geist und deiner Liebe, auf dass ich sie weitertragen kann, bis das Universum damit erfüllt ist. Ich kann es, ich will es und ich werde es tun. Ich bin sicher, auch Sie werden dazu beitragen, dass wir das Universum mit Licht und Liebe füllen. Werden wir anfangen damit. Fangen wir an und dann werden wir das auch schaffen. Ich danke mich, dass Sie da waren. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Okay. Okay. Ich habe mir gerade spontan überlegt, doch kein Interview mit der zu führen. Die ist. Alter Schwede. 796. Wir haben ja ganz gut durchgehalten jetzt. Wir sind nicht rausgerannt, scheint. Aber es war schon abenteuerlich. Klang sehr nach paranoider Schizophrenie. Dr. Kurz. Was denn? So. Dann würde ich sagen, machen wir weiter und suchen uns ein paar Interviewpartner aus. Wenn du hier während ich spreche an dem Ding rumfummelst, dann ist das nicht so toll. Ist das wirklich wahr? Ja. Okay, also mit wem möchten wir anfangen? Also vielleicht mal was anderes als Wahrsagen, weil das hatten wir ja schon. Was scheint das, das zu sein? Das für ein Zeichen? Dass es aufnimmt. Hoffentlich, hoffentlich. Ja, sonst wäre das alles hier nicht gut gewesen. So, diese Schamanin hätte ich ja ganz gerne interviewt. Oder sollen wir zunächst in die Haupthalle gehen und da? Weil da ist gerade so viel Betrieb. Ich würde gerne zu der DNA-Tante gehen. So, bei der. Meine Güte, war das eine Scheiße. Ja, aber das war doch auch irgendwie zu erwarten, oder? Ja, aber. Also so. Ja, vielleicht. Ja, egal. Krank. Ja, ein großer Spaß. Falls du dich fragst, dein Schutzengel steht rechts neben dir. Und der heißt Eberhard. Spencer. Aber das kann man nicht sehen, das kann man nur fühlen. Ich hätte gerne viele subversive Fragen gestellt. Aber irgendwie hat die mir auch leid getan. Ich hatte ein bisschen Angst auch. Ja, the woman is obviously crazy. Oder ist gerade sehr viel los an dem Stand. Ja. Oder man muss ja vielleicht mal einen von diesen Menschen zur Seite bitten und da fragen. Aber ganz modern kann man damit auch EC-Karte und Visa-Karte bezahlen. Ja, das ist doch sehr schön. Da ist zu viel los. Suchen wir uns mal einen Alternativstand, bis hier vielleicht ein bisschen weniger Action ist, oder? Keine Ahnung. saurer Formmessung kostet nur 30 Euro. Das ist mir zu billig. Das kann ja nichts sein. Also was nichts ist, kostet auch nichts. Ja. Was nichts kostet, ist auch nichts, wollte ich oder sagen. Oder so. Ist ja im Grunde dasselbe. Ja, wir stehen hier jetzt also vor einem Stand mit vielen Menschen und wir würden sehr gerne ein Interview führen. Und ich schleiche mich jetzt einfach mal so ran. Und das ist also der Stand, an dem es Atlantis Globuli gibt. Und auch, also wir werden nicht erwähnen, dass du Genetiker bist. Und auch syrianisches DNA-Spray, dass du Genetiker bist. Nee, natürlich nicht. Wir erwähnen nichts von unseren Professionen, denn dann hören wir zur Lügenpresse und zu den Lügenwissenschaftlern. Na, guck mal, diese Engel der Hoffnung Aura-Spray finde ich schon ziemlich gut. Nee, das ist ein Spray, das liegt doch da. Ah, verstehe. Da ist auch eine schöne stilisierte DNA drauf. Oh, es würde mich so in den Fingern jucken, die nach dem Aufbau der DNA zu fragen oder irgendwas, was an der DNA dadurch verändert wird. Also wie wird die dann zwölfsträngig oder so? Das wird ja gerne mal postuliert. Ja, genau, zwölfsträngig. Steht das da nicht? Nee. Du hast das doch vorgelesen, was damit passiert. Nee, es gibt ja noch mehr Texte hier an dem Stand. Ja, aber du hast den syrisches DNA-Spray-Text durchgelesen. Ja, aber das kann ja sein, dass da noch in den anderen Texten drauf... Also ich finde es relativ interessant, dass es doch Aspekte gibt, auf die man sich hier einigt. Nämlich zum Beispiel diese Blume des Lebens, die ist ja bei sehr vielen... Ja, es gibt auch Engel und es heißt auch allgemein die geistige Welt. Ja. Und wir haben ja auch gehört von der Xenia, dass man hier also keine Konkurrenten sind, sondern... wie sagt man, Co-Verarscher? Ja. Also jetzt kauft hier gerade eine junge Frau tatsächlich das syrianische DNA-Spray. Tut sie das? Ja. Aha, das heißt, dass die gerne mal knicki-knacki, weil das ist ja das Ficky-Ficky-Spray. Ist richtig. So, und jetzt stellt sich hier, nein, da stellt sich niemand in den Weg. Gut, wir stellen uns mal jetzt ganz frech dahin. Hallo, wir wollten fragen, ob wir vielleicht im Zuge von dem Interview für unseren Podcast Sie ein paar Fragen fragen dürfen zu Ihrem Stand und Ihren Produkten. Alles klar. Okay, danke schön. Super. So, das heißt, wir müssen zu dem Mann. Wenn er hier die Auraform von dem Mann ausgelesen hat, der da steht, dann sind wir dran. Welcher? Wo steht? Der Typ in dem lavendelfarbenen Hemd. Also. Die Frau hat gerade für so eine Packung Esoterik-DNA-Spray und drei Aufkleber von so einer Goldblume 55 Euro bezahlt. Ja, wenn man es hat. Ja, das ist natürlich die Frage, ne? Was, Also das wird wohl noch eine Weile dauern, bis der Mann... Ja, dann gehen wir weiter. Ja. So, wen wollen wir denn mal interviewen? Die dicke Elsen? Nee. Ach so, ich wollte noch zu dieser Inga, wie Inge. So, also das ist jetzt hier der Stand mit Shiatsu-Heilern, psychospiritueller Kinesiologie und Phonophorese. Ich weiß nicht, was Phonophorese ist. Irgendwas mit der Stimme höchstwahrscheinlich. Ja. Also, ich würde sagen... Sei zurückhaltend, bitte. Das Konzept klingt ein bisschen esoterisch. Jedenfalls hat das mit Klängen zu tun. Wenn man sich also für Klänge interessiert, dann kann man hier lernen, wie man sich und anderen Klänge zur Verfügung stellt. Was das genau zu bedeuten hat, außer... Flatulenzen? Oder das Radio anzuschalten, weiß ich jetzt nicht. Flatulenzen. Du machst auch sehr gut orale Ausstoßungen von Luft. Du Anale. Das stimmt gar nicht. Doch, das stimmt. Nein. Doch. Nein. Nein. Doch. Nein. Doch. Nein. Doch. Nein. Doch. Nein. Doch. Nein. Nein. Nein. Absolut. Absolut nicht. Absolut. Die Frau sah irgendwie nicht so begeistert aus. Ich bin sehr gespannt, ob sie begeistert Auskunft geben will. Ich hätte ja schon sehr gerne meinen Channeling. Also so Kontakt zu meinen jenseitigen Verstorbenen. Okay. So, Also wir würden gerne wissen, wir haben jetzt schon ein bisschen gelesen, ja. Shiatsu, Heilung, psychospirituelle Kinesiologie und was keiner von uns kannte, ist die Phonophorese. Phonophorese ist das mit den Stimmgabeln, wirkt wie die Töne, wie halt Oberton, Unterton und das wird auf den Meridian aufgesetzt ja, oder ins Energiefeld auf, also eingefügt oder an den Ohren. Und das wirkt halt tiefenentspannt, zum Beispiel Alpha oder Aufstieg, das wirkt tiefenentspannt und geht halt wirklich in die psychische Ebene, dass das der Kopf loslässt und es wirkt also wirklich auf sehr tief, nicht nur also auf Körper, Seele, Geist. Und wie können Sie das alles, also die ganzen Techniken, die angeboten werden? Oder? Also Phonophorese habe ich gemacht, spirituelle Kinesiologie und Shiatsu habe ich gemacht, ja. Channel Medium, Kraniosakral, also ich habe schon ziemlich viel gemacht. Und Sie sind bei der Frau Schubert dann ausgebildet worden? Oder? Ich bin dort ausgebildet ja. worden. Und wie lange dauert so eine Ausbildung dann im Allgemeinen? Also jetzt zum Beispiel? Also die Ausbildung, die ich gemacht hatte, dauert noch 3 Jahre. Also dauert 3 Jahre. Und mittlerweile ist es aber 1 Jahr geworden, weil einfach die Ausbildung, also die Leute wollen sich nicht mehr so lange binden. Obwohl die 3-Jahres-Ausbildung schon sehr wichtig ist, finde ich, weil es sich einfach viel mehr setzt. Und es wirkt ja auch in der Tiefe. Ne? Weil Stimmgabel aufsetzen oder anschlagen, das ist das eine. Und dann energetisch damit arbeiten, da braucht man halt schon so ein bisschen mehr Tiefenerfahrung. Ja? Das hört sich jetzt ein bisschen vielleicht komisch an. Weil wenn ich eine anschlage, einfach nur mal höre, und dann, was kann ich noch alles damit machen? Was bewirkt das? Das ist genauso, wie wenn ich Laute singe, ja, wie dieses I, E, A oder U. Das ist ja eine Obertonreihe. Ja. Und genauso ist es halt, wenn ich dann die Stimme, die Schwingungsstimme, also die Stimmlippen schließe, gehe in den Unterton und das wirkt auch. Und wenn man nur ein Jahr, dann macht, ein Jahr Ausbildung macht, dann schneidet man ja immer nur diese Themen an und geht halt nicht in die Tiefe. Deswegen hat es halt noch andere Seminare, halt dann das 1 oder 2 Jahre sogar geben. Das sind immer so Wochenendmodule, die dann, also das geht schon dann ganz gut. Also Körper, Seele, Geist, das ist immer so eine Verbindung. Das eine ist die körperliche Ebene, wenn ich halt jetzt am Körper was arbeite. Das andere ist halt die geistige Ebene, wo ich im Energiefeld arbeite. Und dann nochmal mit diesem inneren Ausatmen nochmal intensiver in die Seelenebene gehe. Aber sagen Sie, dass man das lernen kann? Weil ich habe, wir hatten eine andere Dame gefragt, die sagt, ihr ist es angeboren, sie hat das nicht gelernt. Jetzt gerade also in meinem Vortrag gehört, die hat gesagt, das kann jeder. Also ich bin der festen Meinung, dass das jeder kann, jeder hat einen Glaube. Wenn der eine sagt, nee, ich kann das nicht oder ist verneint, dann kann er das nicht. Ja, das ist ja wie mit allem. Ne? Kinder, die tun ja Dinge einfach so. Und wir werden ja so erzogen oder entwickelt, dass wir irgendwo nur noch funktionieren und unsere Fähigkeiten, unser Potenzial nicht mehr leben. Ja, so. Und wenn man sich dazu entscheidet, einfach so, das ist ja nicht nur eine Ausbildung, die du am anderen anwendest, sondern das ist ja eine eigene Persönlichkeitsentwicklung, die man dann durchmacht, weil man vertraut seinem eigenen Potenzial, was man hat, was ja ursprünglich in unserer ursprünglichen Kraftquelle als Kind haben wir dieses. Wir tun alles, wir lassen Laute von uns, wir spielen mit allem. Und die Kinder genießen ja auch die Streicheinheiten. Was machen wir, wenn wir hier behandeln? Wir gehen tun nichts anderes wie eine körperliche Ebene schaffen, eine Verbindung, gehen dann über die Berührung in das Kindliche, ne? Weil jeder lebt einfach davon, berührt zu werden, Zärtlichkeit oder halt auch eine Liebe. Wenn ich jemanden behandle, öffne ich, also da gehe ich eine Herz-zu-Herz-Begrüßung, schaffen in der goldenen Lichtkugel halt einfach einen sicheren Raum, wo der Patient all seine Altlasten einfach loslassen kann. Ja? Und wenn wir uns dessen auch bewusst sind, dass ja alles parallel jetzt ist, weil Vergangenheit, Zukunft, Gegenwart ist immer jetzt. Ich kann ja nur diesen eigenen Augenblick leben. Ja? Und wir glauben immer, das ist immer weit weg oder müssen irgendwo hin, außer dass wir hier sind. Und wenn wir da unsere Kräfte leben, dann sind wir das ja. Das ist wirklich, die Kirche will ja auch immer, erzählt ja auch immer von dem, was wir glauben sollen. Das ist aber individuell ja in jedem Land anders oder in jeder Kultur. Ja. Und wenn wir wieder lernen, uns selbst zu vertrauen, unser göttliches Potenzial, ja, und mit uns so umgehen, dann gehen wir mit dem anderen auch so. Und muss man sich auch irgendwie schützen vor so negativen Energien, also die man vom Patienten kriegt? Also schützen ist so eine Sache. Also da, das ist so ein Ja und Nein. Man spürt ja manchmal irgendwo irgendwas. Ja? nur, also ich finde, schützen ist das ist vielleicht nicht der richtige Ausdruck, sondern einfach zu sagen, wenn ich in meiner Mitte bin, dann kann ja im Außen sein, was ist. Mhm. Wenn ich noch in Resonanz mit irgendwas gehe, was mir was macht, dann heißt, ich habe eine Arbeit mit mir selber zu tun. Mhm. Also Sie würden dann an einem Tag, an dem es Ihnen selber nicht so gut geht, also ich eher nicht arbeiten? Würde ich keine Arbeit machen, weil dann würde ich dem anderen das ja mitgeben. Ja. Also das ist einfach eine Achtsamkeit mir gegenüber und dem anderen auch. Aber was Sie eben gesagt haben, fand ich sehr interessant. Sie können also auch mit Leuten aus anderen Kulturkreisen, Glaubensrichtungen und so weiter arbeiten. Also das muss nicht hier westliche Kultur, abendländische Kultur sein, sondern, naja, das ist interessant. Weil zum Beispiel, es gab einen Vortrag über Engel, das ist ja eher so im christlichen Glauben verwurzelt. Also gut, aber wir arbeiten ja auch mit Engel. Also ich sag mal, und was sind wir denn? Wir sind ja auch Engel. Wir haben es uns nur schwer gemacht, indem wir eine körperliche Form annehmen, ne? Damit wir hier eine Erfahrung machen. Das ist ja nur eine Form. Unser Körper ist eine Form. Wenn wir uns aber sagen, okay, wir verbinden uns mit Engel, dann können wir uns mit denen verbinden. Mhm. Genauso ist es, wenn ich auf eine heilerische Ebene gehe und dem Patienten zuhöre, was er mir erzählt. Wenn ich ihn unter meinen himmlisch-kraniosakrale Arbeit mache, dann lausche ich in den Körper rein. Ich höre, was der mir erzählt unter meinen Händen. Ne? Und aber kriegen Sie denn dann Zugang zu einem Menschen, sagen wir mal jetzt aus, weiß ich nicht, ein australischer Ureinwohner, irgendjemand, der gar keinen Konzept von Engeln hat oder so. Das ist doch ganz einfach. Wenn wir jetzt mal zurückgehen in unsere Kindheit, da haben wir alles, wenn man dann, also mein Enkelkind ist zum Beispiel, ich gehe auf die Ebene von einem Kind. Ich kann mich mit dem unterhalten in Seelensprache. Mhm. Ich kann mich unterhalten in eine andere Kultur. Ich kann das versuchen, ob das jetzt richtig ist oder nicht. Aber ich gehe auf die Ebene und wenn ich das will, kann ich das. Das ist ja, wenn ich den Glauben habe, dass ich das kann, dann ist auch der Weg dazu da. Mhm. Wenn ich aber sage, ich kann das nicht, ich verschließe mich, ja, dann sitze ich dann so und dann bin ich zu, dann bin ich dicht. Mhm. Also Sie haben ja, Sie bieten ja jetzt auch das Channeling an. Ist das etwas, was Ihnen... ist das so ein göttlicher Funke, würde ich sagen, der Ihnen dann zugefallen ist? Oder ist das was jeder also trainieren kann? Oder das kann man trainieren. Und zwar, also die Inge, das ist ja die Zentrumleiterin, die also ist genial. Ja. Mhm. Am besten ist, wenn sie da ist, dass Sie nochmal mit ihr reden, weil das ist absolut normal. Also die sagt Sachen, die kann man gar nicht, also die hat es ja nie von einem dann gehört, aber die erzählt dann halt über Sachen. Das ist interessant. Ja. Okay. Und das geht. Das ist auch nur eine Verbindung aufnehmen, dem zu vertrauen. Und so ist das ja mit allem. Ne? Wenn wir in der Schule sind und was lernen und wenn wir immer unkonzentriert oder unseren Fokus nicht halten können, Konzentrationsfähigkeit und an unsere Möglichkeiten, unseren Chancen nicht glauben, wo soll das dann bitte schon herkommen? Ja? Und ich sag mal, wenn richtig und falsch oder besser oder schlechter oder negative Energie oder positive Energie, ich kann doch nur wissen, wenn ich eine negative in positive oder umgewandelt habe, erkannt habe, das heißt auch eine Selbsterkenntnis zu haben, das heißt auch mit sich selber arbeiten wollen, ja. Denn Plus und Minus gehört zum Leben, ne? Mal ist es mehr, mal ist es weniger und dann auch, wenn man schon 10.000 Mal die gleiche Sache bearbeitet hat, die kommt aber immer wieder. Nur du lernst anders damit umzugehen im Leben. Und das ist halt einfach so, das lernt man halt hier, also in dem Zentrum lernt man das ganz deutlich, dass es nicht nur die spirituelle Ebene gibt, sondern das rein menschliche, das wie es im Leben eben halt ist, dass es immer diese Auf und Abs gibt und das Positive, Negative. Nur wie gehe ich damit um, zu sagen, der hat negative Energie. Ja, wenn mir das was ausmacht, dann habe ich zu gucken, ob mir das was ausmacht. Was mit mir ist, was bei mir das Thema ist. Ja. Und eine letzte Frage noch, hatte ich die Dame eben auch gefragt, sind das hier für Sie Kollegen oder Konkurrenten? Also ich sehe das nicht als Konkurrenten, das ist wie, jeder hat eine andere Richtung, jeder hat eine andere, jeder ist anders und dieses Recht ist anders sein, das will ja jeder. Ja. Ja? Und das ist ja das, wohin man wieder kommen soll. Ne? Diese Liebesresonanz ist ja nicht nur Liebesresonanz, das ist was Ursprüngliches, was Wesentliches, dass man sagt, ja, jeder ist anders und das Recht zu haben, anders zu sein, das heißt auch angenommen zu sein. Mhm. Also so, ich empfinde das nicht, ich empfinde das sehr auch, also ich sag mal, angenehm. Mhm. Und dann diese Unterschiedlichkeiten, das ist ja wie in der Natur, das ist auch nicht jeder Baum gleich. Ne? Ja. Gibt es denn hier Strömungen, wo Sie sagen würden, das halten Sie für unwahrscheinlich, dass das was bringt oder das ist irgendwie Charlatanerie? Oder, Nö, das würde ich nicht sagen. Also ich würde halt, also so denke ich gar nicht, weil ich denke mal, jeder hat halt irgendwo irgendjemand, den er toll findet und das ist auch in Ordnung, weil der eine kann sich für das öffnen, der andere für das andere. Wir haben auch nicht jeden Tag Sonne und trotzdem bringt das was, weil wenn nur das eine da wäre, kann das andere nicht leben. Also wir brauchen auch die Reibung, also das ist ja Energie, das das erzeugt Energie. Und wenn ich alles da sein lassen kann, da wo es ist, weil es in Ordnung ist. Ja, also so sehe ich das. Super. Vielen Dank. Vielen lieben Dank. Und wie gesagt, also ich würde noch mal empfehlen, ja, wenn die Frau Schubert gleich da ist, dass sie da noch mal hinkommt. Doris, wann ist die Inge da? Kurz? Ah, ja. In einer Stunde ungefähr. Alles klar. Ja, also das ist wirklich wichtig. Also die Frau ist genial. Okay, ja? Dankeschön. Dankeschön. Tschüss. Rechts rum. Ja, wir wollen ja noch den DNA-Mann. Nee. Ja, der Typ labert immer nicht. Aber ich das ist doch immer derselbe Müll. Das ist Müll. Das mit Abstand Verrückteste hier. Ja, das, aber das ist derselbe Müll. Das ist die, das war jetzt einfach nur 10 Minuten lang bla. Aber ich finde, ich habe das ziemlich gut gemacht. Also ich habe ganz freundlich geschaut und richtig auch dumme Fragen gestellt. Ja, ich auch. Ein großer Spaß. Aber also ich meine, das sieht man ja schon. Also die sind alle Freunde und keiner ist Konkurrenten. Und die einen sagen, das kann jeder, die anderen sagen, ne? Also wenn man, ist logisch. Ist exakt logisch. Die ausbilden, sagen, das kann jeder lernen. Und die Xenia, die sagt, ich bilde nicht aus, ich dienstleiste nur, sagt, das kann man nicht lernen. Mhm. Ja? Völlig plausibel. Und es ist einfach nur leeres Gedröhne, Gequatsche, einfach nur selbstverständlich. Aber eben auch so einfach nur, ja, wir sind alle Freunde und alle Leute sind unterschiedlich und hör die Engel und Energie und so. So, also ich würde jetzt auch gerne die Leute hier mal über paramagnetische und diamagnetische Effekte ausfragen, aber ich glaube, da können die mir nicht helfen von den Magnetarmbändern. Deswegen, ich möchte auf jeden Fall noch ein, zwei Interviews haben mit ganz verschiedenen Strömungen. Hallo, wir sind vom Esoterik-Podcast Lesestunde und wir wollten fragen, ob einer von Ihnen uns vielleicht ein Interview geben würde zu dem, was wir so machen. Ja, super. Wo sollen wir... Und was passiert dann mit dem Interview? Das wird bei uns im Podcast einfach reingeschnitten und die Leute können sich das anhören. Also wir machen den gesamten Beitrag hier über diese Messe und... Ja, ich habe vorhin schon für die RWTH was gesagt. Mhm. Ah ja. Sehr schön. Wo sollen wir hingehen? Oder wo? Ich würde sagen, ein bisschen abseits. Mhm. Sollen wir einfach da so rumkommen? Okay. Mhm. Ja. Oh ja. Okay. So, Sie sind von Traumklangraum. Ist das ein Unternehmen, das Sie irgendwie gegründet haben oder bei dem Sie mitarbeiten? Oder nein, wie? Ich bin der Inhaber, der Gerd Amberger. Komme aus Österreich. Da hört man so. Aus der Nähe von Wien. Mhm. Und wir arbeiten europäisch als Entwicklungsunternehmen und als Unternehmen im Bereich der Schulung von der Arbeit mit kristallinen Klangschalen. Also Klangschalen aus Kristall. Ja. Auf sehr, sehr hohem Niveau, die das Ziel verfolgen, erstmal genau gestimmt, also frequenzgenau zu arbeiten, was ein Novum ist. Gibt es weltweit nur einmalig bei uns. Okay. Sodass man auch musikalisch mit so einem Objekt arbeiten könnte. Konzertant, ja, orchestral. Da hört man das auch im Hintergrund. Was wir auch regelmäßig tun, wir spielen internationale Konzerte. Aha. Aber vornehmlich betreuen wir alle therapeutischen, energetisch arbeitenden Bereiche als unterstützendes Werkzeug zum Arbeiten in dem Bereich. Wenn ich an Klangschalen denke, denke ich immer an Metall. Ja. Wie kommen Sie auf Kristall? Was ist da besser? Das ist ein grundlegender Unterschied. Ja. Im Ursprung, die meisten glauben, dass sie Klangschalen kennen, die kennen sie über die tibetischen Schalen. Ja. Ursprung Tibet, Tempelschalen, nicht am Körper eingesetzt, niemals gedacht dafür, sondern eigentlich eine Schale, ein Klang, als ein Objekt, mit dem vornehmlich ein heiliger Raum geöffnet oder geschlossen wird, über einen Lama oder einen Mönch. Ja? Dann wurde entdeckt, dass die regelmäßig schwingen, dass man mit der Schwingung auf Körperebene etwas erreichen kann im Organsystem, da die mechanisch schwingen. Also legierte Gegenstände, die gut produziert sind, haben aber jeder Seite einer E-Gitarre heute. Sind auch Metallstrukturen, die legiert sind, schwingen sehr konstant und sehr gleichmäßig. Das ist eine Schüttelbewegung, die auf den Körper ausgelöst wird. Und dann kann man dort im Organbereich Regulationen machen, die Wirbelsäule anschwingen. Es gibt ganz, ganz viele Möglichkeiten. Es ist weiterentwickelt. Das hat in Deutschland der Peter Hess professionalisiert mit Lehren und mit entsprechende Unterstützung. Bei den Kristallschalen handelt es sich um ein kristallines Objekt, 100% Quarz. Und da muss man einfach wissen, um das in eine Bewusstheit zu bekommen, jedes menschliche Wesen hat einen Großteil dieses Materials in sich. Ja, die DNA ist 100% identisch. Das DNA-System ist 100% identisch mit einem Quarz. Achso, mit dem Quarz. Ja? Ist das eigentlich auch Quarz? Das sind alles Quarzschalen, also die in dem Fall vergoldet sind. Ja. Oder mit Platin oder mit Titan veredelt. Ja. Ja? Die Grundstruktur ist eine perfekte, lupenreine Quarzstruktur. Und inwiefern, also ich kenne mich da jetzt nicht so aus, aber mit der DNA, inwiefern ist das... Der DNA-Strang ist ein kristalliner Strang. Der Mensch besteht im Kopfbereich, das ist ein Fachbegriff, da wo das Hirn schwimmt in einer Flüssigkeit. Das heißt Likör. Und das Likör ist zwischen 70% und 74% gesättigt in kristalliner Struktur. Okay. Aber das ist schon noch flüssig, ja dann. Ja, ne? Flüssig, ja. Okay. Und schwimmen die? Also das Hirn schwimmt in einem Flüssigkeitsbecken. Aber sind die Kristalle in der Flüssigkeit drin? Ja, die ist gesättigt. Das entspricht der DNA, unserer DNA, also unserem DNA-Strang. Und kommuniziert über die Zellebene. Das Hören ist peripher. Wir hören zwar einen wunderbaren Klang, jedoch ist die Kommunikation nicht über das Ohr vornehmlich, sondern über das Bindegewebe, über die gesamte Körperfläche. Muss man das deswegen auch aufsetzen? Oder? Nein, die werden nicht aufgesetzt. Also. Die muss man nicht aufsetzen. Die kommunizieren über ihre Schwingungsform direkt über das Bindegewebe auf Zellebene. Und jetzt sind da so Muster drauf, ich sehe Ginkgo-Blätter und der... Ja, das sind einfach Designs, die gefragt sind, die haben auch durchaus einen buddhistischen Hintergrund. Ja, zum Beispiel ein tibetisches Kloster in Asien hat auf dem Weg zum Kloster immer einen Ginkgo-Hain. Das ist ein Ursprung, der ist mehrere tausend Jahre alt und deshalb ist die Form des Ginkgo-Blattes seine Relevanz. Ja? Und die Griffe, manche haben Griffe und manche nicht? Ja, das sind Arbeitsschalen, die heißen Practitioner. Der Practitioner in Amerika als Begriff ist der Anwender, der Professionist, der professionell mit einem Werkzeug umgehen kann. Kann ein technisches sein, kann ein medizinisches sein, kann jegliche Art von. Ja? Ja. Also nur mal ganz kurz zur Erläuterung für unsere Hörer im Hintergrund. Praktiziert gerade eine Schamanin mit ihrem Gesang und einem Tambourin und deswegen ist es hier jetzt im Hintergrund etwas laut. Aber Wir haben aber eben auch diese Klänge schon gehört von den Schalen, als noch die Trommel war. Klingt sehr schön, das hat vermutlich auch noch, also wir lesen da jetzt persönliche Frequenzuntersuchung. Was wird da genau untersucht? Ja. Der Herr hat hier noch so einen Schläger oder einen... In Österreich heißt es Schlägel, in Deutschland heißt es Klöppel. Ja. Ja. Das ist eine Entwicklung aus Lammfell und einem Leinengewebe, die miteinander homogen verbunden sind. Die sind zwar relativ starr, aber auch leicht beweglich. Ja. Und man hat herausgefunden, oder wir haben auch das optimiert als ganz weiche Struktur, dass eine kristalline Fläche anzureiben mit diesem Material optimal ist. Weil das haben die Damen, die hier diese Schalen zum Klingen bringen, auch dieses Ding, die reiben da dran und klopfen so ein bisschen. Ja. Und so wird der Klang erzeugt. Ne? Ja, der Klang kann so erzeugt werden. Der Klang kann durch regelmäßiges Reiben erzeugt werden. Ich nehme jetzt mal eine Kristallklangschale mit einer Feingold. Ach, da steht der Ton. Kann das sein? Das ist Fis. Das ist die Note, das ist ein Fis. Ja. Ja. Ich spiele jetzt ein exaktes Fis und reibe die fast geräuschlos. Ja? Ja. Also das hat den Effekt, dass ich hier eigentlich geräuschlos spielen kann, um nur diesen Schwingungszustand auszulösen. Wir müssen nicht klopfen und hauen und sowas. Ja. Und wie haben Sie das auf diese Frequenz gebracht? Also dass das sind handgefertigt. Und Sie haben das sehr aufwendiger Prozess und die werden fein getuned. Also mit so Trial-and-Error-Verfahren? Also oder ist das Ihr... Um eine genaue Klangschale zu produzieren, braucht es drei. Oh, okay. So ein Auswahlverfahren. Okay. Und die wird dann am Ende fein getuned. Aber ganz genau, was man auch nicht sehen konnte, ist, dass also in den Schalen kleben jetzt so kleine Aufkleberchen für den exakten Ton. Also wir haben jetzt gerade ein Fis gehört. Und das ist eben, was der Herr auch sagte, dass man, wenn die so genau gestimmt sind, kann man natürlich damit auch musizieren. Oder den Energiekörper bespielen oder beschwingen und das Fis ist die Zuordnung Thymus. Mhm. Ach, die einzelnen Töne. Herz, F, Thymus, Kehle, G und so weiter. Ach, das heißt der A, drittes Auge, Scheitel, H oder B. Ja? Und wie viele Oktaven hätte man denn da im ganzen Körper? 7 Oktaven herstellen. Oh, und das würde dann... Mal die höchste, die wir zurzeit haben. Das ist eine in C in der sechsten Übergang, siebten Oktav. Mhm. Ja, schönes hohes C. Ja. Lupen rein, perfekt in der Ausschwingung. Ja. Das kann auch keiner mehr singen, glaube ich, oder? Ja, doch, das kann man schon noch singen. Gibt schon noch, ne? Ja. Selten, aber es gibt's. Ist das das C aus der Königin der Nacht? Wissen Sie das? Das ist ja dieses berühmte Sängerinnen-C. Ja, das dreigestrichene C ist das. Geht es noch ein ganz klein bisschen höher. Okay. Und sind Sie denn von Ihrer eigenen Ausbildung her aus der Musik kommen? Ich komme aus der Musik. Ja. Meine Frau kommt aus der chinesischen Medizin. Ja. Mhm. Die hat das in China studiert, vor vielen, vielen Jahren, vor fast 30 Jahren. Hat dann das Qigong und das Tai Chi in Österreich etabliert. Die ist da die erste Meisterin des Qigong und Tai Chi unter die DCM kombiniert, also die chinesische traditionelle Medizin. Und aufgrund ihres sehr großen Meridian- und Körperwissens und aufgrund meines Wissens, ich komme von der Musik. Ich habe seit meinem Frühkindheit Musik gemacht. Ich bin Schlagzeuger und habe eine extrem gute Wahrnehmung und Gehör. Und das ist dann auch zu meinem Beruf geworden. Ich habe dann einen Toningenieur absolviert und mache das seit 81. Mhm. Okay, diese Klangschalentechnik. Die Klangschalen gibt es erst in dieser Qualität seit 10 Jahren. Vorher war es gar nicht möglich, sowas zu produzieren. Okay. Ja, aber Klangschalenarbeit kennen wir beide seit über 20 Jahren. Ja. Mhm. Ich bin vorhin auf die persönliche Frequenzuntersuchung gekommen, bevor der Herr mich unterbrochen hat. Was kann ich darunter verstehen? Wie läuft sowas ab? Oder wir sind in der Lage, über eine medizinisch-technische Lösung, die wir besitzen im Unternehmen in Österreich, eine Person zu balancieren. Es gibt dafür Lösungen, die auf sehr hohem Niveau entwickelt sind. Die werden teilweise, die sind medizinisch in Arbeit. Ja? Und wir können eine Klangschale personalisieren. Das heißt, wir können den Schlüssel einer Person, den jede Person unterschiedlich trägt, seine Kodierung ist hochkomplex, in eine Klangschale etablieren und damit eine Synergie schaffen zwischen der Person und der Schale. Und die kommunizieren miteinander, wortlos. Also man könnte die bei Ihnen bestellen. Also richtig, das können wir erarbeiten. Ja. Aber das verraten Sie vermutlich nicht, wie genau das funktioniert, diese Dekodierung, oder? Das geht gar nicht, weil das müsste ich jetzt einen langen Vortrag halten. Okay. Ja, das ist ein hochkomplexer Prozess, der in fast einer Woche Arbeit vonstatten geht, auf eine Person bezogen. Ja. Wir können einfach sagen, dass es nachgewiesen funktioniert. Wir haben dazu Dokumentationen dann entsprechend. Und es ist ein Beispiel, eine Person ist in der Wurzel schwach, weil sie hat gerade ganz viel Wurzel verloren. Sie spielt dieses Objekt für sich selbst und wir können danach sofort sehen, dass die Wurzel wieder aufgefüllt ist. Okay. Ja, dann. Das war Traumklangraum. Ja, ich mache noch einen kleinen Hinweis. Ja. In Kürze, also ab Juni ganz offiziell, gibt es zwei wunderbare Damen, die hier gerade am Stand auch spielen. Das ist die Frau Schilling und die Frau Aschoff, die das hier auch in Deutschland vertreten. Ah, ja. Weil wir haben relativ viel Kommunikation. Wir müssen von Österreich ganz Europa bedienen, weil wir halt da relativ einzigartig sind in der Form. Und die sind in Mönchengladbach ansässig. Mönchengladbach. Bergisch Gladbach. Hatte gerade eben noch einer gesagt, dass dann ein Termin in Bergisch Gladbach ist. Vielleicht sind Sie da ja auch. Gleich mit. Ah ja, genau. Super, genau. Prima, vielen Dank. Perfekt. Da steht auch die Home. Das ist die Frau Aschoff und die Frau Schilling. Aha. Und das sind wir. Ah, super. Würde mich über einen E-Mail-Link oder was, über eine Info freuen. Ja, danke schön. Das machen wir. Na klar. Das wäre super, ja. Prima, danke schön. Vielen Dank. Ja. Gerne. Auf keinen Fall. Nein. So, also hier haben wir jetzt... Also jetzt, das hier ist das jetzt ist der Gipfel des Bullshits. Also die Frau macht jetzt hier so mit Schreien und Heulen. Und ich glaube, die hat auch dieses Fleischstück aus der... dieses klassische Sleight-of-Hand-Kunststück, was diese Busch-Doktoren immer machen. Also so tun, als würde man durch die geschlossene Bauchdecke Fleisch rausholen. Ich glaube, das hat die auch gemacht. Also die Geräusche sind imposant und beeindruckend. Mann, der Typ war gerade echt ein bisschen zu sehr von sich selbst überzeugt und hat nicht gut gerochen. Der sieht auch unfassbar gruselig aus. Mhm. Die Frau, ich wünschte, du würdest jetzt ein Foto machen. Das ist... Mhm. völlig gaga, was hier gerade passiert. Also die Frau stöhnt und ächzt und wedelt und tanzt und gibt Urschreie von sich. Das ist auf jeden Fall Value for Money, was die Kunden hier kriegen. Mhm. Das ist ganz großes ESO-Theater. Das stimmt. Ich habe nur 9 Euro dafür bezahlt. So, packe ich das mal in eine Tüte. Mhm. So, wie ist das mit Lichtblicke? Der guckt auch immer schon so. Das, ich möchte, können wir noch mal kurz zu der DNA gucken? Wenn er nicht da ist, dann gehen wir. Mir reicht jetzt auch nicht. Ja, dann gucken wir noch weg. Kurz zu DNA. Kann nicht mehr. Ich bin relativ froh, dass wir jetzt als guten Ambient-Hintergrundkrach dieses Schamanengeschrei. Also das gerade war jetzt echt so eine Art im Zentrum des Irrsinns. Ja. Weil wir da an diesem Stand standen, wo diese Omsen da die ganze Zeit auf diese Teile gekloppt haben, weil die dachten, jetzt müssen sie mal einen raushauen, wenn die Presse da ist, verstehen sie. Ja. Und dann natürlich diese krasse Schabrakin, die dann da das ganz große Feuerwerk abfackelt. Ja, das war super. Meine Fresse. Ja, so, hier sind wir also wieder bei den lustigen Büchern. So, jetzt ist da immer noch der Knilch bei dem Knilch? Nee, das ist jetzt eine Frau. Aber der Typ ist wieder in der Verarschsitzung. Dann darfst du dir jetzt noch einen aussuchen, mit dem wir ein Interview machen und dann gehen wir. Ich will keins mehr machen. Doch, wir müssen noch eins machen. Du musst überhaupt nichts. 4 Interviews können wir doch mal führen. Wir haben jetzt schon einen 3 ganzen Vortrag und 3 Interviews, das reicht. So, also leider hat mir der DNA-Mensch kein Interview mehr geben wollen, weil er viel zu tun hat. Cornelius hat mittlerweile nicht mehr sehr viel Lust. Und, weil das die Geiste der Menschheit ist hier. Und ist jetzt dabei, sich Brezel und Malzbier einzuverleiben. Internationales Weihrauchbier immer noch. Ja, internationales Weihrauchbier. Ich habe jetzt die Wahl zwischen Magnetschmuck und Karma-Erforschung, was meinen nächsten Interviewpartner angeht. Die Frau von der Karma-Erforschung, die mich also an diesen Typen verwiesen hat, war sehr unfreundlich. Und die Frau von dem Magnetschmuck war sehr freundlich. Die haben gesagt, sie hätten gedacht, wir hätten einen Taser dabei übrigens. Ja, den braucht man ja hier auch. Ja, so ist es. Und das sagte übrigens der DNA-Mensch auch. Also er schien ein bisschen Angst vor mir zu haben. Aha. Und er hat gefragt, hast du Elektroschocker da? Ich habe gesagt, nein, nein. So, ich glaube, die Magnetfrau ist zurück. Das heißt, ich kann sie auch interviewen. Hervorragend. Hm. Hallo. Kein Elektroschocker. Das ist ein Aufnahmegerät. Ja, nee, wir wollten hier niemanden umhauen. Ich bin von einem Esoterik-Podcast namens Lesestunde. Wir lesen normalerweise esoterische Bücher und heute schauen wir uns gerade mal diese Messe hier an. Und da Sie der einzige Stand sind, der hier so wirklich ausführlich mit Magnetschmuck sich beschäftigt, wollte ich fragen, ob Sie mir vielleicht ein Interview zu diesem Thema geben könnten. Weil viele unserer Hörer kennen sich damit überhaupt nicht aus und das... Ja. Würde mich schon mal interessieren. Ja. Wäre das möglich? Ja. Super. Kann ich irgendwie so hier zur Seite rumkommen? Ich taser Sie auch nicht. Wir verkaufen Magnetschmuck der Firma Magnetics Wellness aus Frankfurt. Und das ist hochwertiger Edelstahlschmuck mit Magneten versetzt, der positiv auf das allgemeine Wohlbefinden wirken kann. Okay, also ich muss mir das ja immer so vorstellen. Wenn jetzt zum Beispiel jemand mit Herzschrittmacher oder so... in die Nähe von irgendwelchen medizinischen Geräten kommt, dann kann das ja irgendwie ein Problem geben. Wie ist das mit diesem Magnetschmuck? Gibt das da auch Interferenzen mit einem Herzschrittmacher oder so? Also wenn Patienten oder Kunden zu uns kommen mit Herzschrittmacher, da müssen wir dann auch sagen, besprechen Sie das bitte lieber mit Ihrem Arzt, weil es kann dann doch zu Rhythmusstörungen kommen durch diese Batterie, die in dem Herzschrittmacher drin ist. Da immer Rücksprache mit dem Arzt halten. Also da ist das schon mal vorgekommen, dass da mal was Schlimmeres irgendwie passiert ist, dass nein. Dann, nee. Nein, okay. Weil wir halt auch so beraten, dass der Kunde dann auch direkt weiß, okay, dann fahre ich lieber nach und dann kann auch nichts passieren. Und wenn der Arzt sagt nein, dann ist es halt so. Und gegen welche Konditionen würde Ihr Schmuck denn helfen? Also ist das ist das nur fürs allgemeine Wohlbefinden oder wie funktioniert das? Also es funktioniert so, dass der Magnet das Blut mit Sauerstoff anreichert und somit besser durch die Blutbahnen laufen kann und auch Schadstoffe und Giftstoffe besser abtransportieren kann. Okay. Zusätzlich führt es auch mehr Energie in den Körper rein. Teilweise haben wir auch Kupfer mitverarbeitet. Kupfer wird auch in der Medizin oft angewandt bei Rheuma-Arthrose-Patienten. Haben wir auch mit drin, für Gelenkserkrankungen kann man das gut einsetzen. Und man kann punktuell arbeiten bei Schmerztherapien. Ach so, also das sind dann quasi auch so richtig medizinische Geräte dann teilweise, oder? Also medizinische Geräte sind es jetzt nicht. Es ist natürlich Schmuck mit Wirkung, so vertreiben wir das. Und es wirkt auch bei jedem unterschiedlich. Mhm. Es gibt Reaktionen, die sagen, es wird warm und kribbelt. Mhm. Und manche sagen, ich merke überhaupt nichts. Okay. Das ist ganz unterschiedlich, wie empfindsam man ist. Und das ist wirklich die Reaktion von 0 bis 300, sage ich jetzt mal, ist alles vertreten. Okay, no? Also allergenes Potenzial hat das vermutlich keins oder doch? Oder gibt es das auch mal bei Ihnen, dass Sie da... Wenn überhaupt, dann gegen Kupfer, weil wir teilweise ja den Kupfer verarbeitet haben. Aber das sagen wir dann auch in unserem Gespräch dann. Es sei denn, Sie haben eine Kupferallergie, dann natürlich Schmuckstücke ohne Kupfer auswählen. Und von daher haben wir die ganze Bandbreite abgedeckt und komplett nickelfrei, was auch wichtig für Allergiker mit Nickelallergien ist. Wie muss ich mir das dann vorstellen, wenn ich dann so ein magnetisches Armband zum Beispiel trage und ich komme jetzt an irgendeinem magnetischen anderen Gegenstand, also weiß ich nicht, an irgendeinem Stabmagneten vorbei? Nicht. Also das ist nicht so, dass mein Arm da jetzt dahin fliegt oder nein, so? Nein, absolut nicht, nein. Und hat die Größe des Schmuckstücks irgendwie eine Auswirkung auf die Wirkung? Nein, es ist so, dass die Magnete, die verarbeitet werden, durchweg 1200 Gauss haben. Das ist die Einheitsstärke des Magneten. Und dann gibt es Schmuckstücke, die sind höher von der Gausszahl. Ist aber auch Gesundheit. Ist aber dann auch separat ausgeschildert, beziehungsweise im Katalog kann man das dann genau auch nochmal zu Hause nachlesen. Die man dann halt punktuell bei Schmerzen zum Beispiel auch besser einsetzen kann. Und wie wird so der Erfolg dessen oder wie wird der Mechanismus, der Wirkungsmechanismus, das würde mich total interessieren, wie wird das überprüft? Also messen Sie dann den Blutsauerstoff oder wie ist das? Nein, das messen wir nicht. Mhm. Letztendlich geben wir die Erfahrungsberichte unserer Kunden weiter und versuchen damit die Energie bzw. die Wirksamkeit unserer Schmuckstücke darzubringen. Mhm. Und auf so einer, sagen wir mal, metaphysischen Ebene, also wir sind ja hier jetzt so auf einer Esoterikmesse und Sie sind nicht hier auf einer Medizinmesse. Und wenn jetzt jemand herkommt und sagt, dass er so aus einem esoterischen Blickwinkel ein Interesse daran hat, wie würden Sie das erklären? Können Sie das irgendwie energetisch erklären? Nein, erklären kann man das generell nicht, weil es, wie ich vorhin schon sagte, unterschiedlich empfindsam ist. Und ich habe gestern zum Beispiel eine ganz irre Erscheinung hier gehabt. Da hat eine Kundin einen Ring anprobiert und die stand da, oh, es fließt. Sie hat richtig die Energie gespürt. Dann hat sie den Ring abgelegt, hat ein Armband angezogen und da war es nicht so stark. Aha. Okay. Ja, und dann ging sie wieder in den Ring rein und sagte, das ist... Ne? Okay. Und das ist so dieser Unterschied, den man eigentlich nicht erklären kann. Mhm. Ne? Also auch von der Körperstelle her. Von der Körperstelle her oder viele sagen auch, merke das Blut pulsieren, ne? Was durchaus ja auch richtig ist. Durch den Sauerstoff fließt es ja auch schneller durch den Körper. Ja. Und viele merken das dann halt auch so. Ne? Und das ist total unterschiedlich. Also messen kann man es nicht. Mhm. Man kann es nur halt durch eigenes Empfinden rausfinden, wie es einem selber gut tut und halt durch die Erfahrungsberichte unserer Kunden. Und also das wäre jetzt für Schmerzen aller Art und für so Rheumaerkrankungen als Hilfsmittel. Wogegen könnte man das noch einsetzen? Gibt es da noch weitere Einsatzgebiete oder ist das so der... Generell letztendlich gegen alles. Mhm. Ich selber habe ein ADS-Kind zu Hause, der trägt den Schmuck auch. Okay. Am Anfang sehr widerwillig, weil es ist ein Junge, er ist 12 Jahre. Oh je. Aber wir haben es dann mal gezielt getestet. Und es ist so, dass wenn Klassenarbeiten geschrieben worden sind, er sich wesentlich besser konzentrieren konnte. Ach so. Okay. Mit dem Schmuck getragen. Mhm. Also das hat auch eine Wirkung auf Gehirnfunktion und so weiter. Genau. Und so weiter. Okay. Na, also im Prinzip für jemanden, der nervös ist, kann es beruhigend wirken. Mhm. Viele nehmen zum Beispiel auch ein Armband einfach für die Nacht. Mhm. Die schlafen dann besser durch, haben keine Einschlafstörungen mehr. Und ein anderer, der nachts vielleicht keine Probleme hat, würde dann vielleicht Einschlafstörungen haben. Mhm. Also so unterschiedlich und in allen Regionen kann man es einsetzen. Okay, jetzt habe ich gerade gesehen, diese Stäbe hier, wofür sind die gut? Das sind Wasserstäbe, die sind zum Magnetisieren von Wasser da. Okay. Dann wird das neutralisiert bzw. weicher auch gemacht und bekömmlicher. Mhm. Man kann es mit jedem Getränk machen. Zum Beispiel auch viele haben Probleme mit Säure im Wein. Mhm. Ah ja, okay. So, und dann kann man das neutralisieren, sage ich jetzt mal, und dann ist der Wein bekömmlicher. Ah, das heißt okay. jetzt nicht, dass man mehr Alkohol trinken kann, sondern einfach nur, dass man auch mal ein Glas Wein zwischendurch trinken kann. Also das kann. Ändert tatsächlich auch den empfundenen Geschmack? Ja. Ah, okay. Ja. Und das sind Schlüsselanhänger hier, ne? Sehe ich richtig. Also, das hier? Ja. Nein, das sind Tieranhänger. Ach, Tieranhänger. Die Tiere. Wir haben das Gleiche, was wir Menschen bekommen können, können Tiere auch bekommen. Ah ja. Und deshalb, und Tiere, die sind sehr empfindsam. Mhm. Ne? Und die gehen sofort dahin, wo es ihnen gut tut. Mhm. Ne? Und dann haben wir Tiermatten, wo die Tiere sich drauflegen können. Mhm. Und halt Accessoires fürs Halsband. Ne? Super. Gürtel, Schnallen, auch ein Kamm. Aha. Wow, es gibt ja wirklich alles. Ja, da ist auch der Kupferanteil drin. Aha. Und ich habe eine Kundin, ich habe zu Hause eine Hand- und Fußpflegepraxis. Mhm. Die hat sich diesen Kamm geholt. Die Kundin ist schwer krebskrank gewesen, hat komplett ihre Haare verloren. Mhm. Und wo es jetzt nachgewachsen ist, hat sie sehr schuppige Haut oben auf der Kopfhaut gehabt. Und dann hat sie damit dreimal am Tag die Kopfhaut massiert. Mhm. Die schuppige Haut ist abgegangen und die Haare wachsen hochglänzend und super strukturiert, gesund nach. Schön. Ne? Und die Frau ist einfach happy, gerade nach so einer Tortur. Ne? Mhm. Und dafür kann man den benutzen. Ein Heilpraktiker, der benutzt es ganz anders, der macht es am Rücken und punktuell. Also, ne? Also vielfach einsetzbar. Ja. Also das muss dann auch nicht direkt am Körper sein, wenn ich das jetzt gerade sehe mit dieser Gürtelschnalle. Mit der Gürtelschnalle das natürlich nicht. Da ist hier dieser Magnet drin. Ja. Das geht dann auch durch die Kleidung quasi durch. Ja. Ah ja. Aber ansonsten die Schmuckstücke weitestgehend körpernah tragen, umso besser ist die Wirkung dann halt auch. Okay. Ja, super, dann bedanke ich mich für Ihnen. Ja, sehr gerne. Und ich schicke Ihnen. So, das war's. Ja. Ich habe viel über Magnetschmuck erfahren jetzt gerade. Ja. Ja, ich bin tief verstört nach diesem Besuch. Was sagst du so? Ja, es ist genau das, was ich gesagt habe. Und die Gründe, warum ich hier nicht hin wollte, haben sich bestätigt. Hier ist also das Irrenhaus einfach nur. Und es gibt Leute, die genau wie man das fast der Esoterik kennt, eine Dichotomie, entweder sind das Betrüger oder Verrückte. Das heißt, die das glauben, und davon gibt es hier bestimmt welche. Die Engelfrau zum Beispiel, ich glaube, dass sie das glaubt. Das. Und dieser lustige Locken-Igor, der glaubt das zum Beispiel nicht. Ja. Oder auch hier diese DNA-Typen, das sind auch eisenharte Abzocker. Ja, das stimmt. Ja, ganz, ganz furchtbar war das hier, grauenvoll. Mir hat es viel Spaß gemacht. Jeden Funken Hoffnung in die Menschheit geraubt. Ja, was machen wir heute? Du darfst jetzt... Ich habe, während du bei den Magnetsteinen warst, habe ich noch eine schamanische Geisteraustreibung gefilmt. Oh, niceness. Es sah ein bisschen so aus, als hätte sie über dem Mann, der auf dem Boden lag, das Beinchen gehoben. Aber das kann man sich ja dann mal selber angucken. Auf dem Boden? Ja, lag auf dem Boden und sie stand auf einem Bein drüber. Und ich hätte mich nicht gewundert, wenn sie ihr Wasser auf ihn abgeschlagen hätte, wie wir es mal sagen wollen. Verstehe. Hier sind Leute nebenan, die ihre Aurora-Fotografien kontemplieren. Ja. Also es wird Zeit, dass wir rauskommen aus dem Irrenhaus. Ja. Du darfst jetzt noch den Death Metal des Tages aussuchen. Das mache ich dann gleich feinstofflich, feingeistig. Feingeistig. Und ja, den Vortrag machen wir separat, als separate Audio-File. Die Highlights werden hier drin sein. Und diesmal gibt es ausnahmsweise eine ganze Reihe Fotos. Ja, also das wird jetzt eine richtige Sonderfolge. Lesostunde live. Ja, Lesostunde live. Und damit verabschieden wir uns, gequält, traurig und am Ende unsere Hoffnungen, aber auch ein bisschen belustigt. Und fahrt zur Hölle. It's the one about the wolf. Legacy of God. It's just a chance.